So, wir haben aber noch ein paar Blütchen. Und hier trudeln schon ganz viele Leute rein. Finde ich toll. Ich glaube, der Goodspeak gehört auch aufs Podium. Goodspeak ist Goodspeak. Das müsste ja, der. Das bin ich. Das ist der Marcel, jawohl. Ich habe schon gedacht, wer ist das dann? Kann bitte jemand ans Mikrofon kommen und uns sagen, ob wir jetzt bei der folgenden Sprechprobe alle gleich laut sind? Christoph. Piratus hier am Mikrofon. Sprechprobe. Hallo, hallo, Sprechprobe, Test, Test, Test. Der Goodspeak könnte in Warsaw lauter sein. Christoph und Dirk sind gleich laut? Yep. Ha. Also von Christoph habe ich gerade nur sehr schlecht was gehört. Kann der nochmal was sagen? Goodspeak. Was sagen? Bin ich jetzt ein bisschen lauter? Nein. Nee, du hingst. Du bist ganz viel leiser als der Christoph. Das höre ich sogar. Ach, guck mal, hier sind schon wieder dienstbare Geister im Pad. Vielen, vielen Dank. So, jetzt nochmal. Test, Test. Kann man mich jetzt besser hören, besser verstehen? Ja, es ist etwas besser. Dürfte noch eine Spur zulegen, vor allem im Anfang. Sozusagen nicht im Abgang, sondern im Eingang. Gott, sind die genau, die klammern die Twitter nicht sogar ein, aber nur bei Christoph. Ah, nee, bei Marcel auch. So, Damen und Herren von da oben, ab in den Zuhörraum, es ist 20.30 Uhr. So, probieren wir es jetzt nochmal. Geht's jetzt besser, lauter oder ist das jetzt angenehmer? Für mich ist das gut. Was sagt Olaf? Supi. Perfekt. So, dann können wir doch schon fast anfangen, würde ich mal sagen. Hi, hallo hier im Dicken Engel am Feiertag. Und ich habe hier den Christophchen hin in Kadibul und den Marcel Ritschel, der hier als Goodspeak unterwegs ist, auf Twitter aber als M. Ritschel. Und der Christoph will, glaube ich, stellvertretender Vorsitzender werden und der Marcel möchte Generalsekretär werden. Fangt doch einfach mal an, ein Minütchen über euch selbst was kurz zu sagen. Ich lasse mal dem Marcel den Vortritt. Ja, mein Name ist Marcel, geboren in Berlin, bin jetzt 29 Jahre alt. Zurzeit bin ich Landesvorsitzender vom Landesverband Sachsen, war vorher Kreisvorsitzender in Dresden und ja, ich kandidiere jetzt für den Gensec im Bund. Ich hatte beim letzten Mal schon drüber nachgedacht. War auch mein Gensec in Dresden gewesen und hatte so ein bisschen Spaß an der Verwaltung und an Mitgliederdinge gefunden. Und ja, jetzt ist es soweit. Möchte die Menschen, die kandidieren, die dann vielleicht auch gewählt werden, unterstützen auf ihren Weg und auf ihren Vorhaben. Und deswegen stehe ich jetzt auf der Kandidatenliste. Ja. Ja, ich bin Christoph Chan Him, 32 Jahre alt, habe Kommunikationsdesign studiert, arbeite als angestellter Designer in meinem Designbüro, war schon mal im Bundesvorstand Beisitzer, organisiere noch immer die Öffentlichkeitsarbeit der Partei, war mal im Bezirksvorstand Karlsruhe stellvertretender Vorsitzender. Ja, und ich kandidiere, weil mir das trotz allem immer noch Spaß macht, der ganze Job. Und ja, ich glaube, ich bin ich auch ganz gut drin, da einen Tunnelblick zu haben darauf, was mir Spaß macht und mich dazu auch, mich selbst zu motivieren. Ja. Zu dem Trotz allem kommen wir heute bestimmt noch sehr ausführlich. Zunächst mal traditionell sozusagen die Eingangsfrage. Wir haben gerade eine schwere Zeit mit den Piraten und Bundesvorstand ist auch sonst nicht gerade so der Job, für den man geliebt wird. Mir völlig unverständlicherweise ist aber so. Und wenn ihr das angehen wollt in so einer Zeit, dann macht ihr das nicht aus Spaß. Dann habt ihr was vor mit den Piraten, dann habt ihr ein Ziel und ich möchte gern rausfinden, welches das ist. Und ich würde vorschlagen, wir machen das bei den Fragen immer so. Die richtet sich immer an eine Person, der andere antwortet dann hinterher mit dem, was er dann noch hinzufügen möchte oder anders sagen möchte und danach geht es einfach in der anderen Reihenfolge weiter, dass jeder mal irgendwie so als erster dran ist. Jetzt also Christoph. Also was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, es hat einen traurigen Anlass, ist aber eigentlich eine hochspannende Zeit, um Bundesvorstand zu werden, und zwar so die Identitätsfindung der Partei. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gut moderieren könnte, wo ich auch Spaß dran hätte. Und es gibt da einfach sehr viele Ideen, die auf dem Tisch liegen, von sozialliberal bis plattformneutral etc. Und ich glaube, dass der Bundesvorstand im nächsten Jahr sehr viel Veranstaltungen machen muss zur politischen Bildung, zur und die machen mir ganz konkret, würden die mir sehr viel Spaß machen, also sowas zu organisieren, auch mit vielen Meinungsumfragen im Lime-Survey zu arbeiten. Das andere Thema ist, und das weißt du, Dirk, ich bin ein großer Fan von elektronischer Mitbestimmung. Ich bin ein bisschen traurig, dass es mit dem BEO nicht vorangeht. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir in den letzten Wochen gesehen haben oder Monaten, dass wir das dringend brauchen und dass wir da einfach rangehen müssen. Und ich glaube da, soweit, dass die Sachen, die ich anpacke, in der Regel, dass ich die auch ganz gut zu Ende gebracht habe. Und ich würde dann eben diese beiden Sachen gerne voranbringen und das würde mir, wie gesagt, sehr viel Spaß machen. Ich glaube auch, dass es dringend notwendig ist. Marcel? Ja, wieso macht man das alles? Ich finde, die Piratenpartei ist immer noch halt die einzige Partei, die irgendwie die Probleme, die halt da draußen existieren, halt wirklich angeht. Und ich bin der Meinung, dass Menschen, die kandidieren, halt schöne Visionen haben, wie es mit dieser Partei vorangehen kann. Und ich würde denen halt so ein bisschen in der Hinsicht halt den Rücken so ein bisschen versuchen freizuhalten. Mitglieder Dinge tun, was schon gesagt wurde, Online-Mitbestimmung, Online-Parteitage, dezentrale Parteitage sind alles sehr spannende Dinge, mit denen ich mich gerne beschäftigen möchte. Ich bin in der Hinsicht halt auch sehr, sehr belastbar, kann auch mit jedem Menschen reden und denke, dass ich halt für diesen Buvo, Gensek oder Stellvertreter oder wie auch immer, dann halt auch ein Mensch bin, der irgendwie halt alle Seiten befriedigen kann und der da halt auch als Moderator oder als jemand, der mit jedem reden kann, da halt auch schlichten und deeskalierend wirken kann. Und ja, das möchte ich dem Bundesvorstand einfach zur Verfügung stellen und ja, Punkt. Oh, das ist ganz viel. Ihr habt aber beide was gesagt zum Thema Mitbestimmung. Das werden wir gleich noch im Detail aufnehmen. Marcel, du hast gesagt, moderierend tätig sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz dringend erforderlich. Christoph hat was von Identitätsfindung gesagt. Was tobt denn im Moment gerade da draußen? Was meine Twitter-Timeline so zum Glühen bringt. Ich habe jetzt heute gar nicht reingeguckt, aber ich bin fest davon überzeugt, dass da auch wieder rund gegangen ist. Was passiert da gerade und was können wir gegen diese Dinge tun? Marcel? Ja, was passiert ist, dass wir als Piraten zeigen, dass wir nicht miteinander reden oder nicht diskutieren können auf einer sachlichen Ebene. Dass Twitter ist keine Diskussionsplattform. Twitter ist auch kein Chat oder irgendwie sowas. Twitter ist ja Megafon, mit das ich in die Welt irgendwas rausbrülle. Und wir sollten versuchen, halt, wie wieder mehr dahin zu kommen, halt wirklich sachliche Diskussionen zu führen. Ich fand es bei der Marina Kassel, antischen und einfach mal über die Probleme, die so anstehen, halt einfach mal geredet hat, auf den Tisch gepackt hat. Leider war die Marina Kassel irgendwann vorbei, sodass man halt erstmal nur stichpunktartig Probleme, Strukturprobleme oder allgemeine Probleme benannt hat. Und diese Diskussion, die müsste man halt wirklich weiterführen und jetzt halt dann angehen, okay, jetzt haben wir ein paar Probleme und Strukturfehler auf der Hand, jetzt müssen wir was dagegen tun und versuchen gemeinsam ja, und diese Probleme zu beseitigen. Christoph? Ja, ich sehe ein technisches und ein soziales Problem. Ein technisches, also ist auch gekoppelt, das ist nun mal bei Twitter natürlich auch beides involviert. Twitter belohnt natürlich, wie leider auch viele Plattformen, wenn man Dinge tut, die viele Leute aufregen. Also es gibt kein Bewertungssystem, was die Qualität eines Beitrages inhaltlich bemisst, sondern einfach nur Favoriten und Retweets, was damit eigentlich ein Megafoneffekt hat. Ich finde, ein großes Problem in der Partei ist, ich glaube, es muss jeder anerkennen, dass wir Leute haben, und ich nehme jetzt mal die Sachen, die mir so am präsentesten sind, dass wir Leute haben, die sich als links definieren, als liberal definieren, als feministisch definieren, als postgender definieren, als Antifa definieren, als anarchistisch definieren oder als sozialliberal definieren. Und ich behaupte noch, es gibt noch Leute, die Definition ablehnen. Das ist auch noch ein wichtiger Teil in unserer Partei. Und ich glaube, das Problem ist, dass die Leute meistens auf die schlimmsten Vertreter ihres eigenen Flügels, oder die nicht die schlimmsten, aber die polemischsten Vertreter ihres eigenen Flügels reduziert werden. Ja, also es gibt in jedem dieser... Ach, Flügel ist ja das falsche Wort. Ich bevorzuge auch den Begriff Strömung, weil das waren ja jetzt schon einige. Und das ist natürlich sehr einfach, wenn man sagt, ich finde alle Liberalen doof, weil man sich da nicht mit den Inhalten auseinandersetzen muss und das dann auch irgendwie als Kampfbegriff verwendet, aber mit politischer Bildung hat es halt wenig zu tun. Das ist eine, also es wird die am lautesten schreien, und ach, das ist mir auch zu negativ, weil diese Leute können wir auch alle gut gebrauchen, wenn wir sie hinter die feindlichen Linien setzen, nenne ich das mal. Also wir haben das Problem, dass unsere besten Wadenbeißer nur intern agieren. Die könnte man einfach mal wenn wir uns einigen würden, habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass auch für diese Leute ein Platz in der Partei ist, dass sie nach außen wirken können und da dann eben mal auf den Putz hauen können. So Leute braucht man eben auch. In anderen Parteien ist sowas teilweise institutionalisiert. Und genau, das ist so ein Hauptproblem, was ich sehe. Es hat ja auch damit zu tun, dass wenn jetzt irgendwie eine Wählerin oder ein Wähler spricht mit einem Piraten, der sich als liberal bezeichnet, am Stammtisch oder findet das einfach cool, hat ihn bei einer Veranstaltung mitbekommen, geht dann ins Internet und kriegt irgendwie mit, dass ganz viele Piraten einfach nur diesen Begriff liberal diffamieren. Und das gilt für alle Strömungen, das haben wir ja alle schon gesehen, ne? Dass irgendwie links ist doof, sozialliberal ist doof, Feminismus ist doof, Postgender ist doof. Und diese Wählerin oder der Wähler, da können wir die beste Werbung machen, da können wir noch so nett sein, wenn er dann diesen Eindruck sieht, und es geht eigentlich nur darum auf Twitter die ganze Zeit bei uns, dann traut er, glaube ich, dem Laden auch nicht zu. Also geht er davon aus, dass er eine Einzelperson getroffen hat und nicht eine Partei. Das ist ganz wichtig, dass wir diese politische Bildung bedeutet, dass wir all diese Einzelbegriffe natürlich auch in die Debatte stellen, dass die Leute debattieren können, aber vielleicht auch mal die Leute, die etwas ruhiger diese Begriffe auseinandernehmen, nach vorne stellen in diesen politischen Diskursen und vielleicht auch mal die Schnittmengen all dieser Sachen betrachten. Also allein wenn man Feminismus und Postgender zusammennimmt, kommt man wahrscheinlich schon auf eine Schnittmenge von 80% der Positionen. Also von, wenn man, vor allem wenn man auf reale Politik, also was am Ende in Anträgen kommt, dann kriegt man die Zweidrittelmehrheiten, die wir schon im Programm hatten, weil das, was wir tatsächlich im Programm haben, kam ja bei auch bei Feministinnen und Postgender-Leuten gut an. Also das ist nur mal so ein Beispiel. Erst wenn es dann auf die Form geht, also wie man das rüberbringt, dann kommt der Konflikt. Genau, das halte ich für das Hauptproblem. Und ich glaube, das geht darum, dass man diese Begriffe versucht, nicht diffamieren zu verwenden. Das richtet sich an alle Strömungen. Und dann wären wir schon einen Schritt weiter, wenn wir die, wo wir einfach sagen, die gehören zu uns, weil die wollen eigentlich auch nur ein Zuhause haben bei uns. Darum geht's, glaube ich. Marcel, magst du da nochmal nachlegen? Nee, also es wurde sehr viel Kluges gesagt, von daher glaube ich, brauche ich jetzt dem nicht so viel hinzuzufügen. Weil was mir jetzt gefehlt hat, das sind alles super Ziele und ich habe das starke Gefühl, dass da jetzt niemand ans Mikrofon gehen wird und sagt, was ist das denn für ein Schwachsinn, sondern die Ziele sind alle wunderbar. Nur wie kommen wir dort, welche Maßnahmen sind konkret erforderlich, um genau das zu machen? Also ich meine, wir haben einen Bundesvorstand, wir haben Twitter und das ist alles nichts Neues. Und die brauchen da draußen aufeinander rum, dass die Bits rumfliegen und das Umsetzen dieses Wunsches nach konstruktiver Diskussion, das erfordert doch irgendeine Form von Maßnahmen. Irgendwas müssen wir doch tun, dass die anfangen, miteinander zu reden und, Christoph, du hast gesagt, nach außen zu wirken und vielleicht mal auf die CDU zu prügeln, wenn die wieder solche Dinge machen, wie sie tagtäglich tun. Irgendwas Konkretes? Mehr Real-Life-Treffen, also mehr auch miteinander reden, mehr Vernetzung, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil vieles dann halt irgendwie dann doch darin endet, dass man sowas ähnliches wie ein Delegierten-System hat. Auch dieses halt 1V-Mumble, was jetzt jeden Montag immer stattfand oder immer noch stattfindet, weiß ich gar nicht, ist halt ein Schritt in die Richtung halt das mehr miteinander reden. Ich glaube, es ist halt auch wichtig und jetzt nicht nur auch im Mumble miteinander reden oder halt auf Twitter, haha, sondern halt wirklich im Real Life. Wie ich halt schon sagte, bei der Marina Kassel, wo wir uns alle hingesetzt hatten und in den kleinen Gruppen zusammengearbeitet haben und face-to-face miteinander geredet haben und uns halt auch mal verbal vielleicht auch ein bisschen angegangen sind. Ich glaube, das ist der Weg, dass wir halt ja, zu einer gesunden Streitkultur wiederkommen. Von daher halte ich halt ja Real-Life-Treffen, Vernetzungstreffen halt für ein sehr, sehr wichtiges Instrument. So. Ja, ich glaube, wir haben einen mächtigen Konkurrenten mit Twitter. Ich hatte ja schon gesagt, Twitter belohnt. Also es ist, Twitter belohnt eigentlich, wenn ich irgendwie sauer bin und einen Tweet raushaue und dann kriege ich Retweets und Favs von Leuten, die halt auch, das hat eine starke Position. Es funktioniert, erstmal fies, ist eigentlich wie die Bild-Zeitung. Knackige Headline und versammelt viele Leute drunter dann immer. Und das ist ein mächtiger Konkurrent auf der Entertainment-Ebene, sage ich jetzt einfach mal, auf dieser Ebene, dass ich schnell Bedürfnisbefriedigung bekomme. Ne? Also ich bekomme, was mir Twitter gibt oder was mir die Partei auf Twitter gibt, ist Entertainment. Es ist im Prinzip wie eine Reality-Show. Es wird dann weitergeführt, das gibt's auch im Mumble, dass manche Leute, also mir haben schon Leute gesagt, sie gehen da nur hin, um sich eine Stunde Unterhaltung zu geben. Und zwar wirklich nicht Unterhaltung auf einer inhaltlichen Ebene, sondern so wie andere Leute Big Brother einschalten. Das heißt für uns, dass wir nach innen auch damit spielen müssen, dass Leute, dass diese Inhalte nicht zu abstrakt werden, dass sie einfach erklärt werden, dass die Real-Life-Treffen sehr konkret Bildern vielleicht noch das mit einweben, dass wir wirklich sagen, hey, hast du diese Konferenz gesehen und Wie siehst du, also was ist dein Fazit daraus? Also solche Sachen zu designen, zu gestalten, mit den Leuten, die Lust drauf haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine interessante Videoreihe werden kann und dass das auch sehr heterogen sein kann, weil auch einfach so eine Veranstaltung muss nicht viele Leute, also müssen nicht viele Leute hingehen. Also ich finde es wichtiger, dass man viele solche Veranstaltungen hat. Und so oft, dass die Möglichkeit ist, sowas zu besuchen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sache, die wir angehen können. Wir haben jetzt zum Glück keine Wahlkämpfe mehr und können dann eben uns mit all der gestalterischen Kraft, die wir haben, für die Bewerbung dieser Events, dieser Aktionen stark machen und vielleicht die ein oder andere Veranstaltung auch etwas stärker pushen, wenn wir merken, okay, die hat einen breiten Rückhalt, viele Leute finden diese Veranstaltung gut, dann kann man die auch noch ein bisschen mehr pushen und auch nach außen tragen. Ich bin gespannt. Ihr habt jetzt beide gesagt Real Life, aber ihr habt zuvor auch beide erwähnt Bio, Mitbestimmung übers Internet. Den Bio haben wir in Neumarkt beschlossen. Das ist ein gutes Jahr her und das ist nicht so richtig abgehoben. Da sind auch viele Leute damit, oder was heißt viele, das wissen wir ja gar nicht, das können wir ja gar nicht feststellen, weil wir ja gar kein Bio haben zwischen den Parteitagen, aber es gibt auch unzufriedene Menschen. Trotzdem haben wir das halt in der Satzung. Und jetzt ist halt die Frage, warum ist das eigentlich nicht so richtig abgehoben? Und was würdet ihr dafür tun, damit das abhebt? Vielleicht die Frage zuerst an den Marcel, weil das ja auch ganz viel im Tätigkeit mit dem Tätigkeitsbereich des Generalsekretärs zu tun hat. Ja, genau, wir haben den beschlossen. Man hat ja auch schon sowas halt gemacht, was man sich verifizieren konnte. Warum der jetzt so direkt nicht läuft, kann ich ja ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich nicht in diesem Prozess halt mit drinne bin. Ich kann der Hinsicht halt nicht sagen, woran es liegt. Würde aber auf jeden Fall mich dann darin einarbeiten und das halt mit zu einer großen Priorität halt meiner Aufgabe machen, mich dann halt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und zu sehen, wo da halt die Probleme liegen, und diese Probleme halt anzugehen. Könnte das auch bedeuten, dass man da für die eine oder andere Entwicklung Geld in die Hand nehmen müsste? Ja, ich denke schon, da kommt man am Ende wahrscheinlich nicht wirklich drum herum. Wir machen das ja auch alle letztendlich alle ehrenamtlich, und hat jeder hat halt auch nur begrenzt Zeit, logischerweise. Und da kommt man höchstwahrscheinlich am Ende gar nicht drum rum, auch externe Kräfte zu bezahlen. Und ja, so ein wichtiges Instrument, wie halt ja, so eine Mitgliedermitbestimmung, finde ich, hat es halt schon verdient, dass man da vielleicht auch wirklich Geld in die Hand nimmt, damit es halt endlich läuft. Weil damit halt vielleicht auch halt wirklich Streitereien oder innere Konflikte einfach schneller und besser gelöst werden können. Christoph, hast du irgendwie mitgekriegt, warum das nicht gelaufen ist? Ja, ich glaube, am Ende ist die Erfahrung einfach, dass wenn ehrenamtliche Software entwickeln, das ist eine krasse Erwartungshaltung und einige sagen, die machen das. Das ist in dem Fall passiert. Aber man muss dann auch ständig sich, also es gibt ja dann auch immer wieder Debatten und ich glaube, es ist nicht so klug, wenn die Antragsteller die Umsetzer sind. Weil es dazu führt, dass die Leute sich immer für ihren Antrag rechtfertigen müssen, der ja angenommen wurde. Und das kann auch an der Motivation zerren. Und auf der anderen Seite glaube ich bin ein großer Fan, dass wir so ein bisschen Hackerspace-mäßig Dinge selber machen. Ich setze mich da auch immer für ein bei der Gestaltung, dass wir doch mal gucken, was wir für Leute bei uns haben. Aber ich glaube, das ist zu groß. Ich glaube, das ist ein Projekt, was einfach über so ein Softwareprojekt dauert einfach unglaublich lang und da müssen wir Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube auch, dass wenn wir konkrete Angebote haben, also ich denke da an eine Ausschreibung mit den Anforderungen, die ja in dem Programmantrag auch definiert sind und auch von der Projektgruppe definiert sind, eben einfach eine Ausschreibung zu machen, gleichzeitig aber auch diese Ausschreibung aktiv zu bewerben bei Agenturen und vielleicht mal exemplarisch bei den interessantesten 2, 3 Angebote einzuholen und dann erstmal ein Fundraising zu starten, weil ich glaube, die Kassen sind eher leer bei uns, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Ding ist, wo sehr viele Piraten interessiert sind, zumal es ist ein einmaliges Ding, es eignet sich sehr gut für Fundraising, ist ein einmaliges Ding da, das Groß der Kosten am Anfang einmal zu machen. Und das ist die eine Stelle, wo man was machen kann und auch finanziell mal zu schauen, welche Landesverbände haben denn sowas auch beschlossen, sowas in der Richtung. Welche Funktionalitäten müssen da on top kommen, die man auch an- und ausschalten kann, weil vielleicht hat ja auch der ein oder andere Landesverband Interesse, auch an dieser professionellen Lösung teilzuhaben. Dann eben muss halt die Agentur oder die Software-Schmiede, die man da beauftragt, noch diese Funktion zusätzlich reinbauen und die müssen dann eben auch an- und abschaltbar sein. Aber das halte ich für wichtig, dass man da auch nochmal guckt, ob man da nicht nochmal ein bisschen Zuschuss aus dem LV kriegt, aber in so einer Win-Win-Situation. Lass uns nochmal ein bisschen über Struktur bei den Piraten reden. Die informellen Strukturen in 140 Zeichen, über die haben wir jetzt schon gesprochen. Wir haben über die Mitbestimmung zwischen den Parteitagen was gesagt. Jetzt gibt es auch Piraten, die sind der Meinung, dass wir die Landesvorstände auf Bundesebene ein bisschen mehr teiligen müssen. Stichwort Parteirat oder Piratenrat. Und da gibt es wohl ein paar Anträge, die da gerade unterwegs sind. Kennt ihr die? Habt ihr euch mit denen auseinandergesetzt? Und welche Meinung habt ihr dazu? Vielleicht, weil der Marcel so ein bisschen weniger Redeanteil hat, vielleicht den Marcel als Ersten. Ja, Länderrat, oder wie auch immer man es dann halt nennen mag, halte ich halt auch für ein Instrument, wo man halt die Vernetzung wieder vorantreiben muss. Ist halt, sehr halt großes Problem, was wir halt haben, dass wir halt wirklich zu wenig miteinander reden. Und reden meine ich halt wirklich miteinander reden und eben nicht nur die 140 Zeichen auf Twitter. Und so ein Länderrat, wenn man halt die Landesvorstände halt mehr mit einbezieht und auch mehr ja, auch vielleicht eine gewisse Entscheidungsbefugnis ist halt wieder ein bisschen schwierig, wie ich finde. Aber halt einfach, ja, dass dort eine Struktur geschaffen wird, wo Bundesvorstand und Landesvorstand einfach mehr miteinander reden. Es gibt ja, wie gesagt, diese Mammeltreffen, der 1Vs an dem Montag. Wie ich finde, ist das halt auch ein Werkzeug, das miteinander mehr miteinander reden und miteinander vernetzen. Ich sehe dann halt nur ein paar Probleme darin, dass wir dann vielleicht auch wieder Leute oder dann halt die Vorstände auch motivieren müssen, auch an diesen Treffen halt teilzunehmen. Weil auch bei diesen 1V-Mammels oder jeden Dienstag PolGF-Mammels oder die Marina, die an jedem 15. ist, die sind halt meistens auch nicht sonderlich groß besucht. Ich muss mich da selber halt auch ein bisschen darunter zählen. Und da muss man halt auch da ein bisschen Ursachenforschung betreiben, woran liegt es denn halt eigentlich, dass auch solche Treffen, die der Vernetzung positiv beitragen können, halt warum die halt auch nicht so besucht werden. Ja. Den Eindruck kann man haben. Ich sehe da immer nur so 1, 2 Leute. Christoph? Also auf einer ideologischen Ebene, ich habe jetzt Ideologie verwendet, demokratietheoretisch lehne ich das ab. Also ich finde Wahlmännersysteme nicht gut. Dann haben wir so ein System wie die Wahlen in den USA, wo und wir haben genau diese Hinterzimmer, ich benutze jetzt bewusst so einen polemischen Begriff, wo Entscheidungen, die müssen wir ja dann nicht nur, also das ist schön, das ist wichtig, dass die Bundesvorstand und Landesvorstand zusammen reden. Es ist ganz schlecht, wenn es die Piraten an der Basis TM nicht mitbekommen. Deswegen, ja, ich wäre in der Praxis, glaube ich, aber dass es tatsächlich wichtig ist, dass da mehr Kommunikation passiert. Mir wäre wichtig, dass solche Gremien nicht entscheiden, sondern, also Entscheidungen müssen immer, das sollte unser Anspruch sein. Das ist momentan ja auch noch nicht so. Aber wenn wir jetzt über BEO reden, über Lime-Survey-Umfragen, solche Dinge, dann muss ich sagen, wäre mir lieber, der Bundesvorstand würde öfter mal eine Liquid- oder Lime-Survey-Umfrage machen, bis wir den BEO haben. Um so für seine Entscheidung besseren Rückhalt in der Basis zu bekommen, als dass dann doch wieder irgendeine Gruppe auftaucht und fragt, was ist da passiert, und das finde ich blöd, und dann sagt man, ja, aber das haben die Landesvorstände und der Bundesvorstand zusammen beschlossen, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was wir uns vorgestellt haben. Also das kann man machen, das funktioniert wahrscheinlich, das haben auch andere Parteien sowas. Ich glaube aber, dass es ein Holzweg ist. Ich glaube, dass der allerhöchstens ein Provisorium sein kann. Trotzdem brauchen wir aber das mehr miteinander reden, zumindest auf einer Ebene, dass man sich informiert. Deswegen wäre ich jetzt nicht grundsätzlich so einer Lösung entgegen, wenn die im Detail eben auch dieses keine Entscheidung drin hätte. Also diese Steilvorlage, die muss ich ja jetzt einfach, auch wenn es eine Spur unfair ist gegenüber früheren Kandidaten, aber so seit zwei, dreimal, frage ich mich, könntet ihr euch vorstellen, mir fange ich ein bisschen anders an, es ist ja nun kein Hexenwerk, vorauszuahnen, welche Beschlüsse möglicherweise Konfliktpotenzial, in sich bergen würden, wenn sie getroffen würden. Könntet ihr euch bei solchen Beschlüssen vorstellen, dass ihr vorher eine kurzfristige Basisbefragung mit was auch immer für einem Tool, meinetwegen mit Rauchzeichen oder sowas, machen würdet und euch dann von dem Ergebnis dieser Befragung mindestens sehr stark beeinflussen lassen würdet in eurer Entscheidung? Meine, Johannes hat das ja mal gemacht. Das ist irgendwie maximal möglich daneben gegangen, weil das Verfahren einfach gar nicht verstanden und angenommen wurde. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, Christoph, eine Lime-Survey-Umfrage rumschicken würde in so einer kritischen Sache, 2 Tage Laufzeit, dann bekäme man vielleicht, wenn es heiß hergeht, irgendwie 1000 Antworten und dann hätte man schon einen Indikator dafür, was die Basis TM so meint. Ja, also ich könnte mir sowas auf jeden Fall vorstellen. Ich würde das Ergebnis sicherlich auch auf jeden Fall in meiner Entscheidung mit einbeziehen. Dennoch muss ich halt sagen, dass ich halt trotzdem halt ja für mich selber dann halt irgendwie entscheide. Also es kommt immer natürlich auf das Antrag drauf an. Aber ich finde die Idee halt auf jeden Fall ziemlich gut. Ist irgendwie ganz lustig, weil sowas Ähnliches hatten wir hier in Dresden in Stadtratskommunalpolitik auch geplant. Von daher, ja, würde ich auf jeden Fall sowas machen und testen, wie es angenommen wird und das dann mit in den Entscheidungsprozess mit einfließen lassen. Könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Fan davon. Also wir haben auch ohne BEO immer noch sowohl das Liquid und das Lime Survey, die beiden Tools. Hab das irgendwie vorgestellt bei meinem Kandidaturblogpost auf dem Mannheimer Salon, dass wir einfach zweistufig arbeiten als Bundesvorstand oder dass zumindest ich zweistufig arbeite. Das heißt, mit Liquid, da ist der Vorteil, dass man ein partizipatives Element reinbekommt, dass auch Leute die Fragen, selber Fragen vorstellen können quasi, oder beantragen können. Und dann in Lime Survey, wo das halt nicht geht, wo man nicht sagen kann, ich möchte aber, dass noch diese Frage auftaucht, da kann man dann quasi die Sachen, die im Liquid jetzt nicht ganz abgesoffen sind, dann einfach abfragen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine bessere Methode. Ich glaube, die strittigen Themen haben wir gelernt, was die sind, so in den letzten Jahren. Und es ist natürlich nicht optimal, dass dann nur der Bundesvorstand sowas initiieren kann. Aber das kann man ja per mit einem Antrag auch lösen, ne? Also dass Leute dann auch mal einen Antrag stellen und dass man Leute auch dazu bringt. Ich finde allerdings, das darf man auch nicht vergessen, dass wir aufpassen müssen, dass wir irgendwie die Mitglieder nicht dossen mit Umfragen, sondern dann auch wirklich Sachen, die konfliktträchtig sind. Oder, und ich will nicht immer nur das Konfliktträchtige, sondern auch das Weiterentwicklungspotenzial. Also wenn es irgendwie so hingeht in Richtung, wie können wir denn Dinge verbessern, nicht immer nur aus einer Not heraus, sondern auch Leute mitnehmen bei Entscheidungen, die vielleicht in die Zukunft gehen. Dankeschön. Ich sehe am Mikrofon den Joachim und den Berthold zu diesem Fragenkomplex. Genau. Christoph, du sagst es ja, du lehnst die beiden Räte, die angedachten Räte ab. Hast du dich denn da schon mal mit auseinandergesetzt? Kennst du die Unterschiede in den beiden Konzepten? Naja, ich habe nicht gesagt, dass ich es grundsätzlich ablehne. Also ich habe gesagt, dass die Voraussetzung für mich war eben, dass diese Entscheidungs Gewalt halt nicht beim Länderrat plus Bufo ist, sondern schon dass schon der Bufo die Entscheidung trifft. Mir ist lieber eben, dass wir solche Sachen wie BEO oder Leimsal wieder so haben und nicht zu schnell irgendwelche Strukturen schaffen, die eher Richtung alte Parteien gehen. Aber die Anträge habe ich mir noch nicht angeguckt, die werde ich mir auch noch angucken, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern die überhaupt beim Parteitag auf die Agenda kommen, Die kommen aber nicht auf die Agenda, weil es müsste ein Bundesparteitag sein genau. und der zweite, der Piratenrat, ist auch aus Gründen gar nicht erst eingereicht. Genau, deswegen ist das etwas, was für mich jetzt nicht dringend ist. Ich bin da ein bisschen pragmatisch. Es gibt ja immer sehr viel zu lesen und schaue mir das natürlich auch an. Wie gesagt, also für mich ist einfach wichtig, dass die Entscheidungsmöglichkeit oder die Beeinflussungsmöglichkeit davon noch da bleibt, von Entscheidungen. Weil das hat auch sehr viel strukturelle Macht, wenn der Okay, reicht, Bundesvorstand und die reicht, reicht, Landesvorstände. reicht. Ich wollte nur wissen, ob man die Unterschiede kennt, wenn man es ablehnt. Entschuldigung. Berthold. Ja, Incredible. Zur Europawahl gab es eine Strategie und es gab Plakate. Und da war von einer großen Gruppe, wie soll ich sagen, gewünscht, eine Leimsalve zu machen, die aber nicht stattgefunden hat. Also die Befragung ist ja wichtig bei einer Leimsalve, die Motivation. Jawohl, da kann man was, man nimmt mich ernst. Derjenige, der die Strategie macht, beziehungsweise die Plakate, der kriegt nochmal ein ganz anderes Feedback. Also so an 4000 oder so wird das normalerweise herausgeschickt. Dieses fand ja alles nicht statt. Jetzt sagst du aber, Leimsalve wäre wichtig. Jetzt verstehe ich da nur Bahnhof. Also da ist erstmal wichtig, dass ich dem Bufo zugearbeitet habe mit sowohl Strategien, da gab es vier Konzepte, und auch tatsächlich Designs dann später. Die Entscheidungsgremien, und die hat der Bufo halt definiert, ist halt ein Landesvertretergremium gewesen. Das ist jetzt nicht das, wie ich es gemacht hätte. Ich hatte bei der Bundestagswahl ja selber mit Liquid und Limeserver gearbeitet. Das kann man auf gestaltung.piratenpartei.de noch ganz gut nachvollziehen. Da war ich aber auch nur für das Design zuständig. Allerdings ist das auch legitim, weil die Landesvertreter, die muss man allein schon bei der Entscheidung mitnehmen, dass sie nicht die erste Geige spielen, sondern dass man eben diese Basisbefragung macht. Diese Entscheidung war aber da, dass man ein Gremium aus Landesvertretern hat, dass da noch die EU-Kandidaten mit reinkommen. Ich bin da etwas, also da bin ich einfach konservativ. Wenn das Gremium, was auch die Struktur entscheidet, das macht, dann arbeite ich da halt mit. Das ist auch richtig so, weil ich glaube, es ist ja auch kein Fehler. Wir haben ja auch gehört, es gibt Gruppen in der Partei, die wollen die Landesvorstände eher stärken. Und das ist halt nicht immer dieselbe Richtung. Und wenn jetzt jemand im Vorstand ist, okay, der sagt, ja, ich nehme mal die Landesvorstände vorsichtshalber mit. Und das ist ja nicht gut gegangen. Deswegen hatten wir dieses Wahlkampfreview-Treffen mit Gefion, da war auch Christos dabei, da waren auch Leute aus verschiedenen Landesvorständen dabei, um wie wir den Prozess verbessern können. Das wird jetzt auch, denke ich, wahrscheinlich erst nach dem ABPT vorgestellt, aber ich glaube, das ist etwas, wo viele mit Interesse haben werden und mitleben können. Und was man natürlich auch noch weiterarbeiten kann. Sulzken. Hallo, ich habe eine Frage an Christoph. Und zwar hast du gerade gesagt, du hättest die Strategie im Europawahlkampf, meine ich, mitentwickelt. Du bist sehr leise, Sulzken. Okay, Entschuldigung, ich mache ein bisschen lauter. Christoph, du hast gesagt, du hast die Strategie im Europawahlkampf jetzt entwickelt oder mitgemacht oder weiß ich. Ich würde von dir gerne wissen, was du unter einer Strategie verstehst und wie, vielleicht umreißt du auch kurz, wie so die Umsetzung der Entwicklung dieser Strategie dann erfolgt ist. Aber vielleicht erstmal die erste Frage, was du unter einer Strategie verstehst. Also von der Strategie sind vor allen Dingen so Fragen, wen wollen wir erreichen? Welche Emotionen wollen wir wecken? Das sind so zuerst mal so die Kommunikationsstrategie. Den anderen Teil, den wir halt langfristig angehen können, das ist aber bei einer Partei etwas anders als bei einem Produkt, ist halt, was ist eigentlich unser Produkt oder unsere Marke? Aber das ist ein Prozess, den wir auf einer größeren Ebene als im Wahlkampf, was vielleicht auch das Prinzip wäre fürs nächste Jahr oder für die nächsten Jahre, sowieso, es hört ja nie auf, angehen können, weil bei uns bedeutet halt Strategie auch immer das, was, wie sich die Mitglieder selber verorten. Das sind so diese zwei Komponenten, also wen sprechen wir an und wer sind wir eigentlich selber? Das sind so die Kernfragen. Gibt es zu diesem Komplex noch weitere Fragen? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt am Mikrofon. Vielleicht, also erstmal fand gut, ich verstehe unter einer Strategie was anderes oder für mich ist eine du hast es ja, umreißt du noch, also die Umsetzung einer Strategie, für mich ist das halt auch mit einer gewissen Abfolge von Prozessschritten verbunden, dann auch gerade die Umsetzung oder Entwicklung einer Strategie, du hast jetzt einzelne Fragen umrissen, aber vielleicht magst du das nochmal kurz ausführen, wie ihr dabei vorgegangen seid. Also beauftragt, ich hatte ja ist jetzt eine Content-Strategy-Gruppe mit drei Leuten, die da etwas beruflichen Hintergrund dazu haben, beauftragt worden. Und wir haben dann auch noch Input bekommen von einzelnen Piraten. Und dann gab es eben so vier, wobei die relativ öffentlich ist, ne? Also, oder die ist öffentlich. Die Content-Strategy kann man ja im Wiki ganz gut nachschauen, was da an Papieren gibt. Aber um das nochmal kurz zu umreißen, es gab halt vier verschiedene Richtungen. Eine war eben dieses Grenzenlos, was wir gar nicht selber ausgedacht hatten, sondern was eben gepusht wurde, also was wir einfach aufgenommen haben, weil wir gesehen haben, die Kandidaten haben oder die Kandidierenden haben das in ihren Reden verwendet. Das ist natürlich ein Kommunikationskonzept. Und das war dann halt drin in den vier Vorschlägen an dem Bundesvorstand. Das ist das eine. Ich glaube, die Details, was alles dazugehört, die können wir hier gerne aufschlüsseln. Meiner Meinung nach arbeiten wir sowieso, das hat auch finanzielle Gründe, haben wir Einschränkungen. Also streng genommen müssen wir Sachen wie Meinungsumfragen der Bevölkerung machen. Aber da braucht man halt mal so 10.000 Euro oder 5.000 bis 10.000 Euro, je nachdem. Man kann die Präsentation weglassen, weil wir das dann mit den Rohdaten schon zufrieden sein können, aber es sind halt so ein paar Sachen, die da dazu gehören. Wir arbeiten dann halt meistens mit dem, was andere an Analysen über uns gemacht haben. Was jetzt auch nicht so wenig ist, weil wir mal einen Hype hatten und da wurden diverse Doktorarbeiten und Analysen über uns gemacht, auch von den anderen Parteien oder von den und das kann man schon irgendwie mitnehmen. Aber das funktioniert auch nicht immer zusammen. Also da muss man sich im Klaren sein, dass einfach die alle Studien gesagt haben, dieser Hype hat auch damit zu tun, dass die Leute uns gewählt haben wegen sozialen Themen. Aber wenn ich eine Umfrage in der Piratenpartei mache, kriege ich nicht soziale Themen, was das Top-Thema sein soll. Das kriege ich da nicht. Und das heißt, da muss halt irgendwie eine Synthese her, die halt mit dieser Diskrepanz umgeht. Es geht halt momentan besser über emotionalen Wahlkampf. Christoph Nelly. Ja, was ich jetzt von dir höre, das klingt alles recht gut, recht schön, recht toll. Wenn ich mir aber einfach mal dein Wirken in der Vergangenheit anschaue, du warst Verantwortlicher für die Bundestagswahl vom BUFO. Laute. Bin ich zu leise? Ja. Gut. Du warst also Verantwortlicher für die Bundestagswahl, wo schon sehr viel schiefgegangen ist. Ja, da habt ihr eine Umfrage gemacht, welche Plakate wir haben wollen. Die Umfrage habt ihr in die Tonne getreten und was anderes gemacht. Ergebnis war, wir sind nicht im Bundestag eingezogen. Die Wahlkampfstrategie, die es damals gab, davon wusste außer dir und ein paar BUFOs niemand was. Auch Landesvorstände wussten nichts davon, Kandidaten wussten nichts davon. Die haben sich alle hinterher die Augen gerieben, als es hieß, wir hatten eine Wahlkampfstrategie. Jetzt bei der Europawahl hat man auf die Basis komplett verzichtet und da wurde alles in einem Hinterzimmer gemacht. Da kamst du dann irgendwann auf einer PolGF-Sitzung daher und hast drei Vorschläge für Plakate reingekickt und hast gesagt, die Landes-PolGFs müssen jetzt sofort entscheiden. Das sind alles Dinge, wo ich mir sage, was hat das mit der Piratenpartei zu tun? Und was qualifiziert dich für ein BUFO-Amt in der Piratenpartei, wenn ich in der Vergangenheit sehe, dass du eigentlich immer ja genau das gemacht hast, was wir eigentlich in der Politik abschaffen wollen, Hinterzimmerpolitik? Direkt dazu, beim Bundestagswahlkampf war ich für die Gestaltung der Plakate zuständig. Dann bin ich Laut reingekommen. deiner Aussage, ich Ja, habe Moment, dich ich bin noch nicht extra hier noch fertig. gefragt, warst du für die Ich bin Wahlkampfstrategie gerade durch. Ich verantwortlich? bin gerade, ich gehe gerade weiter. Ich bin dann reingewählt worden, wo diese Strategiegruppe ja schon konstituiert war. Und dann habe ich gesehen, das hat nicht, gab es keine Sinn, kein, am Ende keine Synthese. Also es gab kein Ergebnis, was man vorlegen konnte. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache jetzt hier mal ein Paper und das schicke ich nochmal rum an alle Landesvorstände. Es war aber tatsächlich schon durchaus die Sammlung von dem, was vorher in Eisenach und so besprochen wurde, an das, was ich rangekommen bin. Das ist das eine, dass der Prozess an vielen Stellen scheiße lief, will ich gar nicht bestreiten. Also, dass da viel zu verbessern gibt, dass das auch der Grund für das Wahlkampfreview-Treffen war. Will ich nicht bestreiten. Ich bin, wie gesagt, kein Fan von Landesgremien, aber wir müssen halt auch sehen, was momentan die größten Shitstorms auslösen kann. Und das ist halt, wenn man einen Landesverband nicht mitnimmt, das ist aber in die Hose gegangen. Wir haben am Ende natürlich da nicht die erhoffte Zustimmung bekommen. Ich glaube aber, dass ich auch einen ganz guten Track Record habe, innerparteiliche Mitbestimmung voranzutreiben. Ich habe, wie gesagt, auch was die Gestaltung der Plakate anging, weil und da ging es halt wirklich ums Design. Das kann man auch bei gestaltung.piratenpartei.de unter Punkt Ausschreibung anschauen, wie da der Prozess war, dass ich da durchaus einen strukturierten Prozess versucht habe zu machen über Lime-Survey, auch in der Medienstrategiegruppe, in der ich mal davor war, gab es auch eine Liquid und dann eine Lime-Survey-Umfrage. Und im Landesverband Baden-Württemberg habe ich mich mit der Traumrennerin einen Tag lang vor die Versammlung gestellt, um die SMV in die Satzung aufzunehmen, so dass doch, glaube ich, alle zufrieden waren. Der Antrag war natürlich nicht nur von mir, von den Traumrennerinnen, sondern eben auch von Dirk und alle, die bei der SMV Con 3 waren. Ich bin halt ein Fan von strukturierten Gremien, die, wenn wir die nicht haben, schlage ich eben vor, diese Liquid- und Lime-Survey-Sache zu machen. Aber ich muss halt auch anerkennen, dass andere Gremien halt eher gewählt und legitimiert sind. Ja, ich habe das mitgekriegt bei der Bundestagswahl mit den Plakaten, dass das Design durchaus in der Umfrage festgelegt wurde von der Basis. Ich weiß aber auch, dass die zweite Umfrage, wo es darum ging, was für Sprüche draufkommen sollen, von dir mehr oder weniger ignoriert wurde. Nein, die wurde abgesägt. Nicht von mir. Und ich habe mich dafür eingesetzt, das kann man auch den betroffenen Leuten der Strategiegruppe fragen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wenigstens die Top 5 drin bleiben und über die Bayern-Bestellung eben auch am Ende 7 der Sprüche verfügbar waren im Shop. Von 10. Okay, das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Dann mach das und du kannst mich dann ja nochmal ansprechen. Leonie hat eine direkte Nachfrage dazu. Eddie, würdest du sie vorlassen? Ja. Ja, hat sich auch schon fast erübrigt. Jetzt mit dem nochmal eingehen auf die Umfrageergebnisse. Du sagtest jetzt, das hatte mit dir gar nicht so viel zu tun und dass du, ja, hast eben erläutert, was du mit Mitbestimmung schon so realisiert hast oder auf den Weg gebracht hast. Allerdings herrscht dieses Bild bei sehr vielen vor, dass du teilweise Sachen alleine entscheidest oder dieses Umfrageergebnis da, jetzt auch wenn es zu Unrecht ist, wie du sagtest, von dir übergangen wurde. Hast du die Wahrnehmung, kriegst du das mit und hast du da eventuell Ideen, wie du das in der Zukunft verhindern kannst? Also, dass dieser Eindruck entsteht, selbst wenn er nicht zutrifft, wenn, ja, wenn man es so sieht. Ja, die Wahrnehmung habe ich leider auch, die kriege ich ja leider mit. Gleichzeitig weiß ich aber, dass die, die mit mir zusammenarbeiten, mich doch meistens recht sehr schätzen. Ja, ich hatte es ja formuliert. Also, ich habe bei der Kandidatur formuliert, dass ich eine monatliche Lime-Survey-Umfrage machen will. Ich muss ehrlich sagen, dass ich als Gestalter und Designer meistens besser damit immer gefahren bin, weil die Basis, glaube ich, gerade bei Werbung besser entscheidet als Gremien. Und es ist egal, welches Gremium, weil das funktioniert meistens nicht so gut. Allerdings haben die nicht die Macht, also das Geld haben die Landesverbände. Und solche Sachen müssen, es ist gar nicht, und da gibt es noch die Kandidierenden. Wenn die nicht mitmachen, dann wird's übel. Das muss man hier noch ganz konkret sagen, die Sprüche, die von der Basis, also von der Strategiegruppe abgefragt wurden, von der Basis in der Lime Liquid damals abgefragt wurden, ein Grund, dass die gekippt wurden oder fast komplett gekippt wurden, war eben, dass die Kandidierenden bei einem Fotoshooting gesagt haben, ja, das sind aber alles blöde Sprüche. Die haben jetzt das nicht gekippt, aber das war der Input, den sie dann gegeben haben. Und das ist halt schwierig, weil die müssen wir natürlich auch mit reinkriegen. Mein konkreter Vorschlag ist eben, diese monatliche Liquid- und Lime-Survey-Umfragen zu machen. Ich finde gerade bei Fragen der Außenwahrnehmung das unproblematisch, weil wir, ich glaube trotzdem, dass das größte Problem, das wir haben, ist, dass wenn Leute auf Twitter, also auf Twitter sehen, wie wir miteinander umgehen. Ich glaube, wir müssten eigentlich auf die Plakate schreiben, vertrau bitte diesem Plakat, informier dich nicht. Das ist die traurige Wahrheit momentan und deswegen ist es halt eben wichtig, dass wir uns wieder ein bisschen auf das Inhaltliche konzentrieren. Aber wie gesagt, diese monatliche Umfrage, finde ich, wäre doch etwas, was man machen könnte. Und man findet dann schon auch immer irgendeine Frage. Danke. Eddie und dann Sandra. Guten Abend, ich habe mal eine Frage. Wie kommst du denn darauf, dass bei dem Thema grenzenlos der Wähler in Deutschland positiv eingestellt ist? So, das ist mal erstmal meine Frage und dann sage ich noch einen zweiten Teil dazu. Der Wähler in Deutschland, also das ist erstmal nur die Hälfte der Menschen, aber generell glaube ich, also zuerst mal sind wir ja keine Volkspartei. Genau wie die FDP oder die Grünen oder die Linken müssen wir noch stärker ein Konzept voranbringen. Also wir müssen nicht alle möglichen Leute abholen, sondern wir müssen über 5% kommen. Beziehungsweise wir müssen halt vielleicht auch dazu, dass es dazu führt, dass eine Meinung, die eher Minderheitenmeinung ist, wie Vorratsdatenspeicherung muss weg und dass wir die zu einer Mehrheitsmeinung machen. Und dazu muss man die Leute mobilisieren, denen das am Herzen liegt. Und das ist nun mal nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Wir haben mitbekommen, dass die Bevölkerung wurde bei der Bundestagswahl befragt, da gab es Umfragen machen sie ihre Wahlentscheidung von dem NSA-Skandal abhängig. Da haben genau 3% gesagt, ja, machen wir. Und natürlich wollen wir aber, dass es in Zukunft mehr sind. Aber dazu gehört eben, dass wir die Leute mobilisieren, denen Sachen am Herzen liegen. Und da bin ich auch bei dem Thema. Also das Grenzenlos hat zumindest auf einer emotionalen Ebene transportiert ist, dass wir diese Netzpartei sind, dass wir eben nicht aus einem nationalen Kontext kommen, sondern aus einem internationalen Kontext, dass wir für internationale Probleme auch internationale Lösungen haben wollen. Und das sind halt alles so Fragen, die davon berührt werden und die darauf einzahlen. Ich meine, dass wir damit nicht die Person kriegen, die die CDU wählt, vielleicht sogar, also die eigentlich hat die CDU auch einen grenzenlos Werbespot gemacht für die Europawahl, aber das sind halt so Sachen, da muss man halt drüber reden. Will man denn wirklich einfach das möglichst weichgespült haben und möglichst alle erreichen, was nicht geht in der Werbung, das kann ich schon vorher sagen. Oder ist man eben da und zeigt halt Kante und Meinung und wird dadurch attraktiv. Es wird halt unterminiert, wenn danach in der Partei jede Meinung, die man nach außen vertritt, im Detail dann geschissen wird. Das ist halt, wie gesagt, das ist, glaube ich, unser Problem, aber gut. Dann Also, wiederhole ich die Frage auch eher zur Themensetzung. Aber Eddie, du hast noch eine Nachfrage. ja, ich wollte mal sagen, also wenn die CDU grenzenlos was meint, dann meint die wohl europaweite grenzenlose Maut. Aber die hat ja nichts da, so, das ist ja eine reine Phrase. Und ich finde, wenn du so ein Thema anfasst, dann muss auch eine grundlegende Information des Bürgers, des Wählers erfolgen, sonst schnallst du dir ins eigene Fleisch. Und das habe ich nicht gesehen. Ich finde das ja auch alles gut und richtig, aber dann sollte auch der Wähler informiert werden. Und das ist nicht erfolgt, deswegen war die Kampagne auch nicht erfolgreich. Okay, da kann man drüber streiten, warum eine Kampagne nicht erfolgreich ist. Ich glaube, man kann halt, ich sag mal grundsätzlich, wenn ich einen Werbeauftrag bekomme und ich weiß, das Produkt ist jetzt noch nicht so tipptopp oder vielleicht sogar momentan gerade scheiße, dann kann ich die beste Werbung der Welt machen, ja. Das macht einmal Stiftung Warentest, testet, tut das alles auseinanderroppen. So, das ist eigentlich meine Position momentan. Wir sollten uns weniger auf Werbung konzentrieren, sondern uns mal einig werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die du erwähnt hast, ich glaube, also die Themensetzung war halt gegeben. Also wir hatten halt Asyl, Migration, Grundrechte und Demokratie-Update. Das sind Sachen, die vorgegeben waren, die wir umgesetzt haben, wobei ich glaube, das sind auch die Sachen, die, also ich hätte jetzt gerne noch Urheberrecht drin gehabt, dafür habe ich auch mal plädiert vor der Umfrage, aber das wurde halt dann nicht genommen. Das sind aber auch die Sachen, die wir bearbeitet haben im Wahlkampf. Ich meine, das ist halt die Sache, wo wir sagen, wir haben diese drei Themen und ich würde schon sagen, dass wir die Themen rübergebracht haben. Ich glaube, was man sich im Klaren sein muss, ist, das Ziel bei der Kampagne war ja schon ein Stück weit einen emotionalen Wahlkampf zu machen, weil es so viele negative Emotionen an der Piratenpartei gibt. Die Leute fühlen sich, denken, das ist einfach blöd, der Laden. Und das kriegt man über eine Image-Kampagne dann besser hin als über eine inhaltliche an der Stelle. Und die inhaltlichen Sachen müssen aber natürlich drin sein. Ist nur eine Frage der Reihenfolge. Aber ich glaube schon, dass wir inhaltlich stark gearbeitet haben in der Kampagne, wenn sich jemand interessiert hat für uns. Also gerade das Plakat Grenzen sind so 80er, das war ja mal, also die europäische Integration wird eigentlich da sehr schön angesprochen, finde ich. Also das ist eigentlich auch zum Beispiel ein Plakat, was sehr gut funktioniert hat, wo wir auch viel Lob für bekommen haben. Ja, danke. Und was sagt Marcel dazu? Also nehmt es mir nicht krumm, aber jetzt hat die ganze Zeit Incredible gesprochen und Marcel wird irgendwie tot ignoriert. Finde ich jetzt nicht so toll. Nein, den Marcel, den nehmen wir gleich noch intensiv in die Mangel zu der Tätigkeit des Generalsekretärs. Hast du noch eine Frage an beide? Nee, eigentlich nur an Marcel. Warum er sich dazu entschlossen hat zu kandidieren, ob er glaubt, irgendwas, was in Sachsen vielleicht funktioniert, auf den Bund umsetzen zu können, was er überhaupt erreichen will im Bufo. Also insgesamt würde mich mal interessieren, was ihn dazu gebracht hat, jetzt zu kandidieren für den Bufo und was er glaubt, ändern zu können oder was er ändern möchte. Marcel. Ja, fangen wir mal an. Warum ich jetzt auf einmal kandidiere? Ich hatte ja schon beim letzten BPT auch schon irgendwie mit den Gedanken gespielt, für den Bundesgeneralsekretär zu kandidieren. Einfach weil ich in meiner Zeit als Gensec in Dresden halt doch gemerkt habe, dass mir Verwaltungsarbeit doch so ein bisschen liegt. Ich mag das irgendwie ganz, ganz gerne machen. Und was man aus Sachsen halt ja vielleicht lernen kann, ist halt die Sache, jetzt einfach mal so ein bisschen doof ausgedrückt, aber unsere Wahlergebnisse. Also ich glaube, wir haben in Sachsen ja mit die besten Wahlergebnisse, sei es zur Bundestagswahl oder zur Europawahl, haben wir ziemlich gute Ergebnisse eingefahren, sind trotzdem halt enttäuschend, das ist klar. Aber wir machen halt scheinbar ein bisschen was richtig und es ist halt ja diese progressive, keine Angst, Kampagnen, die auch ein bisschen anders gefahren sind. Zum Beispiel die EU-Plakate sind hier bei uns halt sehr, sehr gut auch angekommen. Wir haben das ziemlich gut verkaufen können. Und ja, jetzt sind es dann halt noch bis November, bin ich jetzt noch Landesvorsitzender, die Landtagswahl. Das ist in Sachsen der nochmal das Highlight, das Finale. Und dann dachte ich mir halt, ist halt die Zeit da, dass ich halt mich voll und ganz wirklich im Bund eingliedern kann oder meine Aufgaben oder meine Zeit für den Bund investieren kann. Und die Leute, die halt kandidieren, die auf verschiedenen Posten, die möchte ich halt mit der Abnahme von Verwaltungsarbeit oder sowas halt einfach unterstützen. Und deswegen habe ich mich entschieden, für Halle mich auf die Kandidatenseite zu setzen. Und die Frage von Eddie, die hast du ja nicht beantwortet. Warum glaubst du, hat der Spruch auf dem Plakat, Grenzen sind zu 80er, so gut funktioniert? Vielleicht auch gerade jetzt in den östlicheren Ländern. Warum hat er so gut funktioniert? Naja, weil ich glaube halt, also das macht auch dieses Plakat an sich, da war ja auch noch das Brandenburger Tor drauf, mit dem Stacheldraht und halt auch sofort die Assoziation zur Berliner Mauer. Und ich glaube, das ist halt auch in dieser Verbindung mit dem Spruch Grenzen sind zu 80er, gerade hier auch in Sachsen, wo ja auch die, das alles auch die Leipziger Montagsdemonstration, ist halt alles noch relativ nah dran. Ich glaube, das ist halt auch so mit so einem Grund, warum das halt so auch so gut ankam, dieses Plakat. Ja, also das ist halt so eine Vermutung, wieso genau, weshalb, warum, das weiß natürlich halt nur jeder, der dieses Plakat halt selber für sich halt empfindet. Aber ich denke halt, diese Kombination aus den Berliner Mauer, Grenze zu 80er und das halt im östlichen Teil Deutschlands aufgehangen, hat halt jetzt dieses Plakat zum kleinen Erfolg verholfen. Bitte. Marcel, Leute, die sich zum Schatzmeister oder zum Generalsekretär bewerben, die treffen ja auf eine relativ umfangreiche Struktur, die bereits vorhanden ist. Und was mich interessieren würde, du warst mal Generalsekretär in Dresden. Sachsen, habe ich verstanden? Nein, in Dresden war ich Generalsekretär. Okay, aber du kennst die Strukturen, die da dem Generalsekretär normalerweise zugeordnet werden, also Verwaltungsstrukturen, Mitgliederverwaltung und IT sind das ja hauptsächlich. Was würdest du denn in diesem Bereich konkret angehen wollen an Punkten? Und wie ist denn das in dem Bereich mit Festangestellten? Da sind ja ein paar, brauchen wir mehr? Sind das eigentlich schon zu viele? Wie siehst du das? Ja, also Mitgliederverwaltung ist halt eine der Hauptaufgaben des Generalsekretärs. Und das ist mir halt auf jeden Fall schon bewusst. Ich habe ja auch schon mit dem ein oder anderen Programm gearbeitet. Was ich halt angehen möchte, ist zum einen die Mitgliederzahl und die Zahlerquote. Das eine ist, die Mitgliederzahl ist in meinen Augen insofern zu hoch, als dass wir sehr viele Menschen haben, die keinen Mitgliedsbeitrag zahlen, die irgendwann mal einen Mitgliedsbeitrag, Antrag unterschrieben haben, aber nie wirklich richtig Mitglied gekommen sind, dass das nicht nochmal passiert, wo der in meinen Augen zum Glück durch Satzung geändert. Man ist jetzt erst wirklich Mitglied, wenn man den ersten Beitrag gezahlt hat. Nichtsdestotrotz haben wir ziemlich viele Karteileichen Und ich finde, wir belügen uns halt selber, indem wir halt sagen, wir sind eine Partei mit 30.000 Mitgliedern. Und das ist halt ein so ein Punkt, die Mitgliederdatenbank halt wirklich mal aufzuräumen und die Zahlerquote natürlich auch erhöhen. Da gibt's, ja, da muss man mit dem Schatzmeister versuchen, Kampagnen zu fahren, gucken in anderen Landesverbänden, wo die Zahlerquote relativ hoch ist, was da das Geheimnis ist, woran es liegt, dass dort die Zahlerquote höher ist als woanders. Und das sind so die zwei Hauptsachen. Fördermitgliedschaften. Fördermitgliedschaften finde ich auch halt einen ziemlich guten Punkt, weil viele Menschen einfach mit den Piraten sympathisieren und ja, uns toll finden, aber nie wirklich richtig ja, Mitglied werden möchten. Und da finde ich das besser und sinnvoller, den Menschen eine Fördermitgliedschaft anzubieten, als dass sie halt direkt wirklich Mitglied werden. Also ich sehe das halt in Dresden zum Beispiel, wo ich Gensec war, waren es halt 260 Mitglieder, davon haben über 50% nicht gezahlt und aktiv waren eigentlich letztendlich 20. Das meine ich dann halt mit Aufräumen der Mitgliederdatenbank. Wir sind halt keine 260 Mitglieder, sondern mindestens die Hälfte weniger. Und das ist halt so ein Projekt, was ich gerne angehen würde in meiner Zeit als Bundesgeneralsekretär. Da sagst du was. Wie war das mit den Festangestellten? Weil wir haben ja da auch eine Mittelbindung und im Moment sieht das ja relativ durchwachsen aus bezüglich der Parteifinanzen aus verschiedenen Gründen, auch bezüglich der zurückgehenden Stimmen, also die ja hinter dem Hype, hinter der Erwartung zurückbleiben. Können wir uns das leisten? Und wenn nicht, wie kriegen wir da eine funktionsfähige IT hin? Ja, also wie ich auch schon sagte, wir werden nicht drumherum kommen, wirklich externe Menschen zu bezahlen, einfach für grundlegende Sachen, die funktionieren müssen. Und Geld spielt natürlich eine große Rolle. Dort ist dann ja ein Schatzmeisterteam insofern gefragt oder der ganze Buwo oder halt alle, indem man halt mit Fundraising einfach versucht, auch Geld wieder halt einzuspielen. Zahlerquote erhöhen bringt halt auch wieder halt wieder Geld, wenn wir das halt schaffen, dass die Zahlerquote einfach halt wieder steigt. Ich bin halt kein Fan davon, den Mitgliedsbeitrag zu erhöhen, sondern würde eher versuchen, eher den Weg zu gehen, die Zahlerquote zu erhöhen. Aber es ist natürlich klar, wir müssen uns externe Angestellte auch erstmal wirklich leisten können. Also es bringt halt nichts, wenn wir eine funktionierende IT und eine funktionierende Mitgliedsverwaltung haben, wo halt technisch alles wunderbar sauber läuft, aber wir dann keine Gelder mehr für Wahlkampf haben. Von daher ist dann natürlich der erste Punkt, die Beschaffung halt von Geldern, halt durch Fundraising, Zahlerquote erhöhen und dann die Verteilung der Gelder, wie es halt am besten sich halt oder optimal halt dann verteilt ist. Und da denke ich mal, werden wir ja auf externe Menschen zugreifen müssen, über lang oder kurz auf jeden Fall. Dankeschön. Christoph. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Was war nochmal die Frage? Das war jetzt eine Frage, die hatte ich speziell an den Marcel gestellt. So, ich war ein bisschen verwirrt schon, deswegen, ich dachte, hier geht's nur um Verwaltungen. Nee, mal gucken, was der Christoph fragt. Ich glaube, ich war gemeint. Ja, viele Kandidaten oder mehrere Kandidaten, die für sogenannte Verwaltungsämter kandidieren, haben hier im Grill schon gesagt, dass sie trotzdem sich als politische Vorstände verstehen würden, wenn sie gewählt werden. Und jetzt Frage an Marcel, wie siehst du das? So wie ich das jetzt aus dir raushöre, möchtest du dich eher um die Verwaltungssachen kümmern? Siehst du dich dann auch als politischer Vorstand oder als Verwaltungsvorstand? Ich würde mich eher dann wirklich als verwaltenden Vorstand bezeichnen wollen, wobei das jetzt endlich nicht wirklich geht in meinen Augen halt, der Bundesvorstand, da ist jeder politisch, weil wir treffen Entscheidungen, die halt dann auch politisch sind und ich werde bei diesen Entscheidungen auch halt meine Stimme abgeben, was aber halt, ja, dann die Pressearbeit oder wie auch immer sowas dann halt angeht, da werde ich mich natürlich dann zurückhalten und mich halt wirklich in der Hinsicht halt voll und ganz der Verwaltung widmen. Okay, danke. Politisch, ein ganz wichtiger Punkt. bei Piraten und im Moment gerade auch sehr kontrovers. Es gibt ja, ihr habt das beide auch schon so ein bisschen anklingen lassen, ganz am Anfang bei der Vorstellung, gibt ja im Moment zwei Wörter, die also ganz vielen Piraten ganz unglaublich wichtig sind. Die einen sagen, oh, wir müssen unbedingt mehr links sein, und die anderen sagen, oh, wir müssen ganz, ganz unbedingt sozialliberal sein. Ich selbst frage mich dann immer, was ist da gemeint, aber von euch möchte ich wissen, wo verortet ihr euch denn in einem politischen Spektrum? Weil das gibt es ja, auch wenn man es vielleicht nicht mit Schlagworten beschreiben muss. Und noch interessanter, wenn ihr einen Menschen vor euch habt, der jetzt in diesem politischen Spektrum ein bisschen anders verortet ist, wie geht man mit diesen Menschen um? Achso, ja, vielleicht Christoph. Ja, die Frage nach der Verortung. Also zuerst mal vielleicht grundsätzlich möchte ich es ein bisschen von der Piratenpartei trennen. Ich glaube, es wäre gut, wenn die Piratenpartei einen neuen Begriff findet. Das zuerst mal eingehend, aber die Frage war ja nach meiner Verortung. Ich glaube, dass ich gesellschaftspolitisch ziemlich links bin, also bei Fragen zu Gleichberechtigung der Geschlechter, zu Rassismus, zu Antisemitismus, solche Sachen, bin ich ziemlich links. Ich glaube, bei Wirtschaftsfragen bin ich vielleicht sogar ein bisschen, also ich habe damals den Antrag von Schwarz-Blond unterstützt zum Wirtschaftsprogramm, der den Begriff soziale Marktwirtschaft hatte. Da habe ich zum Beispiel auch sehr hitzig mit White Buddha diskutiert, als der mal in Mannheim hatten wir eine Veranstaltung, um uns auf den Bundesparteitag vorzubereiten. Und da war er als Gast da. Da würde ich sagen, so, da wahrscheinlich, weil ich noch nichts Besseres gesehen habe, finde ich dieses ganze Prinzip so von freier Marktwirtschaft, und ich bin sogar dafür, dass man ein bisschen spart ab und zu, und zwar nicht mit Spardiktat, aber immer mit Hinblick auf jüngere, auf die nächsten Generationen und Handlungsspielraum, dass die halt auch noch Handlungsspielraum haben. Da würde ich halt sagen, bin ich jetzt nicht total links. Ich finde diese Begriffe deswegen auch so schwierig, weil ich glaube, dass jeder in der Partei sich immer woanders da verortet, aber der Schwerpunkt in unserer Partei, die Hauptkonfliktthemen in unserer Partei, scheinen ja das der Feminismusbegriff zu sein und der Postgender-Begriff und gleichzeitig dann noch die Frage, welche Form darf unser Protest gegen etc., also gruppenbezogene Menschenfreiheit annehmen. Ich glaube, das sind so die Konfliktthemen. Die sind halt besonders groß bei uns. Das heißt aber nicht, dass sich daraus automatisch unsere politische Positionierung ableiten lässt, was bei uns intern den größten Clash verursacht. Das ist ja eher das, was uns trennt und nicht das, was unsere Gemeinsamkeit ist. Marcel? Ja, die Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Ich finde, ich komme mit den Begriffen teilweise auch nicht so wirklich klar. Jeder definiert die ja so anders für sich. In diesem politischen Kompass stehe ich in der Mitte von dem grünen unteren Feld. Wird mich irgendwie so als, ja, wahrscheinlich links progressiv bezeichnen. Technologischer Fortschritt. Menschenrechte waren, Bürgerrechte, ich bin Antifaschist, gehe auch auf viele Demos und stelle mich da halt den Menschen in den Weg. Und ja, in diesem Spektrum, denke ich mal, so linksprogressiv, da werde ich wahrscheinlich ganz gut irgendwie reinpassen. Darf ich noch was anschließen? Ja, wir schließen aber gleich noch ganz viel an. So, nee, dann lasse ich's. Weil Raven ist jetzt am Mikrofon. Ja, das ist ja der berühmte Trigger, sobald jemand Antifaschist sagt, ist was ganz, ganz Böses damit gemeint. Antifaschist, heißt es für dich, Teil des schwarzen Blocks zu sein und irgendwie Steine zu werfen? Oder heißt Antifaschist wirklich, dich einfach in den Weg zu stellen und die nicht weiterlaufen zu lassen mit ihren Parolen? Ja, zweiteres. ich setze mich auf die Straße, mich in den Weg Und ja, friedliche Blockaden, so steht es auch im Konsens von Dresden-Nazi-Frei, dem Bündnis, wo ich halt ja, mit dran teilnehme, mit organisiere, friedliche Blockaden. Antifaschismus ist auch natürlich nicht nur Blockaden, ist halt nur ein kleiner Teil. Es geht auch darum, Ursachenforschung und den ganzen, was da drumherum halt ist, warum ist das so, was kann man ändern. Auch das ist halt Antifaschismus und ja, gewaltfrei. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich würde gerne in diese Richtung nochmal gehen. Bertolt, ich habe dich gesehen am Mikrofon. Das Thema Antifaschismus hat ja führt ja im Moment gerade, steht ja auch bei Christoph irgendwie auf der Liste der Themen, die im Moment gerade irgendwie kritisch sind. Trotzdem, also in unserem Paragraph 1 der Satzung steht irgendwie drin, dass wir uns gegen totalitäre und faschistische Tendenzen wenden. Ganz, ganz viele Piraten, auch solche, denen man jetzt da irgendwie auf Twitter ganz was Böses nachsagt, sind bei Demonstrationen gegen Nazis mit dabei und aktiv mit dabei. Und eigentlich habe ich überhaupt keine Bedenken, dass die Piratenpartei jetzt eine Partei ist, die sich ganz deutlich mit Faschismus und mit Rechten und sowas nichts zu tun haben will. Trotzdem ist das, wie die Sandra eben schon in ihrer Frage hat anklingen lassen, irgendwie ein kontroverses Thema geworden, auch bei den Piraten. Das hat, glaube ich, mit Dekomaterial zu tun, könnte aber auch mit ganz vielen anderen Dingen zu tun haben. Ich frage mich, wie kann das passieren? Wie konnte das so aufbrechen, dass Leute, die jetzt beim besten Willen irgendwie links von der Mitte sind, dass die jetzt über diesen Begriff des Antifaschismus und über diese Spielarten da miteinander so sich in die Haare kriegen? Also das ist ja nicht nur eine Feindpositionierung, sondern da fliegen ja die Fetzen. Wie kann das sein? Ja, gute Frage, wie das sein kann, müsste man wahrscheinlich dann wirklich die Menschen fragen, wie sich da diesbezüglich in den Haaren liegen. Was das Thema Gewalt und Antifa-Halt angeht, ist klar. Gibt's halt diese Probleme, sage ich jetzt einfach mal, dass bestimmte Gruppen gute Sachen für ihren Zweck halt ausnutzen. Das gleiche gibt's halt zum Beispiel halt auch im Fußball oder woanders. Und man dann halt sehr leicht über einen Kamm halt schert. Gerade beim Antifaschismus merkt man es halt immer wieder, die Kriminalisierung. Nur weil halt vielleicht 1% der Bewegung andere Mittel oder andere Aktionsformen wählt, die nicht schön sind, gleich halt den anderen 99% direkt halt auch über diesen Kamm zu schert. Man macht damit halt auch sehr, sehr viel Arbeit kaputt und das ist, glaube ich, halt so ein Problem, weil wenn man halt dieses Schlagwort Antifa hört, wie Sandra ja gerade eben schon meinte, man hört Antifa und denkt sofort an den schwarzen Block, der Mülltonnen anzündet, damit, wie gesagt, leisten ziemlich kaputt und ja, also für mich ist es halt irgendwie halt klar, dass Antifa halt irgendwie mehr ist als halt irgendwie nur Steine schmeißen, sondern also viel, viel mehr. Und ich habe keine Ahnung, warum da gerade deswegen halt dieser Streit aufgrund dieses Themas halt so eskaliert. Also müsste man, das ist halt auch so ein Grund, der Streit, der eskaliert ja auf Twitter. Vielleicht ist es halt auch in dem Fall halt wirklich halt sinnvoll, einfach sich halt mal ja an einen Tisch zu setzen und über diese Probleme halt zu reden. Es bringt mehr als nur 140 Zeichen. Ich hake gleich nochmal nach. Christoph? Da sind zwei Ebenen. Ich glaube, zum einen glaube ich, dass viele Leute bereit sind irgendwie, also auf dem Papier können wir alles Mögliche draufschreiben, aber ich glaube, es gibt halt einige, die auch sagen, dann müssen wir auch handeln, dann müssen wir auch entsprechend Öffentlichkeitsarbeit machen, dann müssen wir auch bekannt machen, dass wir gegen Nazis stehen. Und ich glaube, was da ein Teil des Konfliktes ist, das ist eine Programmerweiterung, die tatsächlich kommuniziert wird. Oder was heißt die Erweiterung? Also schon etwas, also wir haben plötzlich etwas, wo wir überall abgestimmt haben und auf einmal gibt es dann eben die Leute, die tatsächlich Arbeit machen und sich da einbringen. Und jetzt haben wir natürlich den Konflikt, dass wir dann sagen, okay, aber wie kriegen wir den Bogen hin, dass wir, ich glaube, das ist eine Seite, nenne ich sie mal, die momentan Angst hat, dass die Themen, weshalb sie in der Partei sind und weshalb eigentlich alle in die Partei gegangen sind, also ich glaube, die sind, da gibt's schon einen Konsens, dass sie nicht genügend kommuniziert werden. Aber statt vielleicht ein bisschen mehr das dann da dann mitzuhelfen, wird dann eben doch darüber echauffiert, dass die Leute, die aktiv sind, aktiv sind. Das ist, glaube ich, ein grundlegendes Problem in der Partei. Wir sind halt eine Partei, die halt sehr viel auf Eigenengagement und ich nehme mal das Wort, auch wenn es nirgendwo drin steht, Basisdemokratie. Das heißt halt, Leute können halt mal machen, wenn sie irgendwie ein Herzensthema haben. Ich glaube auch, viele wurden politisiert, weil sie in die Partei gekommen sind und Sachen für selbstverständlich gehalten haben. Die sind wegen den Gründungsthemen gekommen, aber plötzlich haben sie gemerkt, okay, hier gibt's noch ein bisschen grundsätzliche Bildungsarbeit oder politische Bildung zu leisten. Und das hat sie ein bisschen natürlich auch in eine Ecke gebracht in der Partei. Das ist die eine Sache. Ich glaube, da sind halt Ängste, die man halt ernst nehmen muss. Die eine Angst ist halt, dass wir unser Profil verlieren. Wobei es dann wieder nicht fair ist zu sagen, ja, die Linken unterwandern uns, weil das ist insofern unfair, dass da ganz viele auch ganz viel für Kernthemen machen und die sind dann beleidigt, wenn sowas kommt, zu Recht. Und auf der anderen Seite ist so die Angst, so wenn ich jetzt nicht weiter dieses Thema bearbeite, dann hört es auf, in der Partei selbstverständlich zu sein oder in der Gesellschaft. Weil in der Gesellschaft ist es ja eigentlich, wenn man über den Tellerrand guckt, noch viel, viel wichtiger. Genau, das sind so wesentliche Sachen, die mir dazu einfallen. Hat die Tatsache zur Eskalation beigetragen, dass Leute jetzt tatsächlich sich vor Nazi-Demonstrationen setzen oder sowas? So habe ich das jetzt nicht erlebt. Nee. Ich habe jetzt irgendwie erlebt, dass ein extremst roher Umgang miteinander dazu geführt hat, dass wir in einen Kreislauf von eskalativen Dingen geraten sind. Da gab es Nazi-Vergleiche, da gab es Ungeziefer-Vergleiche, da gab es das volle Repertoire und das in der Partei, wo ich nicht den Eindruck habe, dass da tatsächlich ein Rechts-Links-Konflikt ausgetragen wird. Was wird denn da für ein Konflikt ausgetragen, um Gottes Willen? Und danach die Leute am Mikrofon. Ich sag jetzt einfach mal was, wenn du es nicht dazu sagst. Ich habe es vorhin schon erwähnt, es geht, glaube ich, tatsächlich um Labels und Leute haben gar kein Problem zu sagen, ja, wir stellen uns gegen Nazis, aber sie haben ein Problem, dass sich Leute mit einem bestimmten Begriff definieren. Der ist aber selbst gewählt. Wenn jemand sagt, ich bin liberal, ich bin links, ich bin sozialliberal, ich bin Feminist, ich bin Postgender, dann sind das selbst gewählte Begriffe oder Zuordnungen, die man sich für seine eigene Identität wünscht und wo man sagt, das bin ich. Und ich finde, das wird halt nicht akzeptiert in der Partei. Da wird dann gesagt, so, nein, bei uns in der Partei ist kein Platz für X, ja. Diese Vielfalt muss jeder Einzelne ertragen in der Partei. Auch wenn es sich erstmal obskur anhört, ist der Bogen nicht so weit. Also klar kann man sagen, Anarchismus, das ist ja, das geht ja nicht. Aber man kann auf der anderen Seite dann Noam Chomsky gut finden, das passt da nicht zusammen. Da muss man sich ein bisschen, da müssen wir dann vielleicht drüber reden, warum diese Gruppen in unserer Partei zumindest mal diese Daseinsberechtigung haben und nicht dafür angegangen werden, dass sie diese Selbstbezeichnung haben. Und es gilt für alle Gruppen, dass sie diese zu respektieren haben, glaube ich. Und das ist so eine Grundvoraussetzung, damit wir, glaube ich, auch diesen Diskurs führen können. Dass wir anerkennen, Und deswegen geht es über Flügel hinaus und auch über links, rechts hinaus. Es geht über um Strömungen, die vielleicht bei einer anderen politischen Frage dann wieder auf derselben Seite sind, sage ich mal. Also das ist mehr als zwei Flügel und das sind, glaube ich, auch mehr als sechs oder sieben. Deswegen kann man dann auch gleich Strömungen nehmen. Ja, ich denke, so in diese Richtung geht's halt. Es ist halt dieser Richtungsstreit, der da im Moment halt ist. Verschiedenste Seiten wollen ja der Partei halt ein Label das Problem, das ist halt die Definition, die halt in dem Moment fehlt. Und ich glaube, dann ist halt auch die Angst mit dabei, dass wenn dann halt irgendwie bestimmtes Label gewählt wird, dass dann halt eine, ja, bestimmte Programmpunkte, bestimmte Politik halt einfach nicht mehr gemacht wird, weil wir sind ja jetzt so und können wir nicht mehr das machen. Und es ist halt wahrscheinlich auch so eine Art halt irgendwie halt, Machtkampf in Anführungszeichen, wer hat jetzt, welche Strömung hat jetzt hier die Mehrheit in dieser Partei? Und dann passieren halt, ja, so Dinge wie verschiedenste Gates, die halt sind, und dann werden diese Konflikte natürlich, oder diese Gates natürlich halt genutzt, um diese Konflikte dann halt auszutragen. Und ja, der Umgangston wird halt immer rauer und immer krasser und dabei werden die Gräben halt einfach nur versteift. Und ja, ich glaube ja, wirklich, es liegt daran, dieser Richtungsstreit, was die Piratenpartei für eine Partei halt sein soll. Jeder möchte den einen Stempel aufdrücken. Und ja, hat dann irgendwie halt Angst, dass dann am Ende kein Platz mehr für seinen Stempel ist und deswegen kämpft man irgendwie halt umso bitterer. Da werden wir bestimmt nochmal einhaken. Ich sehe am Mikrofon ganz viele Leute. Bitte, dass diese Fragen nicht das Wort Duisburg enthalten. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Berthold. Ja, eine konstruierte Frage. Angenommen, ihr zwei habt eine Demo organisiert gegen Nazis in der Ukraine, also das sind rechter Sektor Svoboda oder die ganz schlimmen, die Banderas. Ihr wollt loslaufen, sozusagen, so ein Demozug, wie auch immer. Dann stellt sich euch der graue Block entgegen und hat Schilder, also hält Schilder hoch, Putin-Versteher und sonst solche Dinge. Was macht ihr? A und B, findet ihr das gut? Wer zuerst? Mach doch mal abwechselnd. Lass doch den Marcel mal. Nachher noch eine Nachfrage. Ich hab die Frage irgendwie nicht so richtig verstanden. Ich bin jetzt in der Ukraine und, oder, also kannst du es, tut mir leid, kannst du es nochmal wiederholen? Nee, ihr habt hier eine Demo angemeldet gegen Nazis in der Ukraine. Rechter Sektor, Svoboda, Bandera, das sind diese Leute. Und ihr wollt loslaufen, sozusagen, mit eurem Demozug, dann kommt der graue Block, der Schilder hochhält, Putin-Steher und so weiter und möchte euch am Demonstrieren hindern. Was macht ihr und wie gefällt euch das? Ja, was soll ich machen? Wenn sie sich halt in den Weg setzen, blockieren in dem Sinne, dann machen die das. Ich halte Blockieren für eine legitime Form des Protestes. Das hat jetzt nicht nur die eine Seite für sich beansprucht. Und ja, man kann mit denen versuchen, in ein Gespräch halt zu führen, was jetzt eigentlich deren Problem ist und ob man sich halt nicht vielleicht irgendwie einigen kann, dass man irgendwie, ja, gemeinsam läuft oder wie auch immer, und ja, wird da halt deeskalierend und zur Not sucht man halt mit der Polizei eine Ersatzroute und umgeht dann halt die Blockade, so es denn möglich ist. Ja. Ist das eine Antwort auf deine Frage? Das dürfen andere bewerten, ich frage nur. Ja, ich bin gut, also ich würde so eine Demo, die ein anderes Land betrifft, vielleicht nicht unbedingt initiieren, aber davon mal abgesehen, halte ich auch Blockade für legitim. Im Idealfall gibt es einen Diskurs, im schlimmsten Fall gibt es Eskalation, dann muss eben die Polizei eingreifen. Oder wenn Eskalation vorhersehbar ist, dann muss halt eine Routenänderung stattfinden. Und ich glaube, aber grundsätzlich, ich nehme mal ein weicheres Thema, weil das ist auch wieder ein relativ hartes, bei einem unserer zahlreichen ACTA-Demos, wenn sich jetzt da irgendwelche Leute in den Weg gestellt haben, hätten, wäre es ja eigentlich das Wünschenswerteste der Welt, wenn es jetzt nicht gerade um Meinungen, die außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind, handelt, dann wäre es ja wünschenswert, dass man irgendwie sagt, ja, dann findet eine Debatte auf der Straße statt, in der Öffentlichkeit. Insofern, ja, plus eins letztendlich für Marcel. Und die Nachfrage wäre, die Piraten sind ja per se Demokraten, weil sie in eine demokratische Partei eingetreten sind, nehme ich jetzt mal zu 99,9% an. Wie verhält sich das und sind antifaschistisch unterwegs? Wie verhält sich das denn bei der Antifa? Wie würdet ihr die einschätzen? Ist die auch demokratisch unterwegs, obwohl sie jetzt nicht in einer Partei ist? Da muss ich denn die Frage zurückstellen, was ist die Antifa? Antifa ist halt ein Label, Antifaschismus. Und auch im Antifaschismus gibt es natürlich halt viele Strömungen. Wie vorhin schon erwähnt, der Schwarze Block gehört ja auch halt mit dazu. Von daher ist halt diese Frage an sich und immer wieder dieses die Antifa, die Antifa, die Antifa. Es gibt halt nicht die Antifa, sowas. Es ist halt Schwachsinn. Und von daher kann man halt die Frage so per se nicht beantworten. Auch in der Antifa gibt es natürlich verschiedenste Strömungen. Und ja, Punkt. Ja, da wollte ich auch einhaken. Also einmal auf einer ganz realen Beobachtung von mir, was meinen eigenen Kreisverband angeht, also Mannheim. Und auf der anderen Ebene, wie die eigentlich, inwiefern ist die überhaupt organisiert? Ich fange aber bei letzterem an. Ich behaupte mal, die Antifa ist keine homogene Gruppe. Sie hatte eigentlich sogar, und ich glaube, das hat am meisten Leute gekostet, einen sehr krassen Konflikt, das ist halt interessant, weil das war dieser Konflikt Anti-Deutsch gegen Anti-Imps, also Anti-Deutsche gegen Anti-Imperialisten, die innerhalb diesem linken Bereich, aber vor allen Dingen in der Antifa eigentlich überall Streitereien hatten. Also die haben sich die ganze Zeit gestritten, so wie bei uns auch. Nur um zu illustrieren, dass das keine homogene Gruppe ist, da gibt es auch Diskurse oder sogar Streitigkeiten, die nicht mehr auflösbar sind. Und was es halt eben auch gibt, sind halt regionale Verschiedenheiten, wie die strukturiert ist. Ein gutes Beispiel hier in Mannheim trägt einen kein Polizist weg, wenn man die Nazis blockiert. Es ist tatsächlich so, dass die Antifa hier eher zivil agiert und sagt, okay, ein paar Leute hast du immer, die Mist machen, aber das große Bündnis Mannheim gegen Rechts, wo zum Beispiel alle Kirchen auch drin sind und auch die FDP drin ist und wir natürlich auch, die Vorträge, die dort gehalten werden, sind halt eben dann wieder von Mitgliedern der Antifa und die Antifa wird dann eben angekackt von Antifas von woanders, dass sie ja hier irgendwie mit dem Staat zusammenarbeiten würde deswegen oder mit politischen Parteien. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie es lokal ist, weil ich weiß natürlich, dass es in anderen Gebieten auch Antifas gibt, die die Gewaltschiene fahren. Es gibt in anderen Gebieten auch welche, die an der Grenze der Legalität sind und es gibt auch einfach auch auf der anderen Seite auch einfach Länder und Städte, Bundesländer und Städte, die halt auch nicht so liberal sind also wo die Polizei hart durchgreift, wo die Staatsanwalt auch ein bisschen seltsam ist, also was jetzt Sachsen angeht, wo natürlich der Konflikt, also hatten wir ja auch so Sachen wie Funkzellenabfragen und so, wo dann halt auch Leute, die nicht in der Antifa sind, ausgespäht werden, wenn sie sich gegen Rechte stellen. Und das sind halt regionale Unterschiede, die man halt auch beachten muss, die vielleicht auch zu mehr Eskalation führen. Jetzt hätte ich noch eine Nachfrage oder eine Anschlussfrage. Wenn wir jetzt bei dieser Antifa schon sind, war es dann zielführend auf dem Parteitag, unter anderem auch diese Flagge aufzuhängen, obwohl dieses gar keine homogene Gruppe ist? Vielleicht Marcel, und dann würde mich in dem Zusammenhang noch interessieren, wie ihr in so einem Fall reagiert hättet, beziehungsweise in der Zukunft reagieren würdet, wenn so eine, also wenn so ein Kreislauf von Eskalation sich jetzt abzeichnet. Ja, also die Flagge, ich habe nichts gegen die Flagge. Für mich steht die Flagge halt für Antifaschismus. Wie gesagt, ist dieses Label. Viele Menschen interpretieren andere Sachen halt in dieses Symbol. Und der Grund, die soll ja nicht hängen, weil es keine homogene Masse ist. Ich weiß nicht, also ich hätte auch nichts gegen eine Greenpeace-Flagge oder gegen eine Amnesty International-Flagge. Ich weiß nicht, inwieweit die halt so wirklich richtig homogen sind oder nicht homogen sind. Aber ich glaube, über diese Flaggen würden sich wahrscheinlich nicht so viele Leute aufregen wie über diese andere. Und ja, wie würde ich reagieren bezüglich dieser Eskalation? Also zum einen ist halt so, es gibt halt eine Versammlungsleitung, die wurde gewählt. Der Parteitag hat der Versammlungsleitung das Vertrauen ausgesprochen. Und von daher hat dann die Versammlungsleitung das Hausrecht und es ist halt Sache der Versammlungsleitung, dort was zu tun. Ja. Bei mir sieht's ein bisschen anders aus. Also ich habe nichts inhaltlich gegen die Flaggen, aber da habe ich aber mittlerweile auch wahrscheinlich einfach ein dickes Fell und habe mich dann auch, ich kann mich über sowas dann auch nicht mehr aufregen, weil ich meine, als Designer ist das sowieso ein Albtraum für mich immer. Ich wünschte, alle würden immer dasselbe Logo verwenden und alles würde auf dasselbe Markenimage einzahlen, aber ich weiß ja, dass es in der Partei so nicht funktioniert. Ich glaube trotzdem, dass wir gut damit fahren, und das gilt für alle Flaggen, außer Piratenflaggen. Und das gilt, glaube ich, sogar für mich, wäre es sogar für interne Gruppen. Dann müssen wir eher einen Raum schaffen, wo Gruppen innerhalb der Partei für sich werben mit Infoständen oder solchen Sachen, aber ich halte davon nicht so viel, da eine Flagge aufzuhängen. Und ich glaube auch, das ist für mich auch unabhängig davon, was da drauf ist. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was auch viele im sogenannten linken Lager und der linken Strömung nicht so cool fanden. Und ja, ich wäre glücklich, wenn wir da sowas hätten wie ein, und das, weil das kann man auch nicht immer der Versammlungsleitung aufhalsen, weil abgesehen davon hat die einen riesigen Event zu managen in dem Moment und zwischen Tür und Angel dann auf einmal so einen Beschluss zu machen, wo die Folgen noch nicht absehbar sind, da brauchen wir, glaube ich, einfach mal eine Regelung, dass wir das in der GO aufnehmen, dass wir sagen, so, der Raum ist halt, der sollte außer Piratensymbolik, zumindest aufgehängt auf einer bestimmten Höhe. Wenn jemand an seinem Tisch eine Antifa-Flagge macht, damit die Leute, die das cool finden, sich an den Tisch setzen können, dann finde ich das absolut in Ordnung. Aber so auf so einer bestimmten Höhe wirkt das natürlich so, dass die ganze Partei davon darunter subsumiert wird. Und das hat dann auch nicht mehr so viel mit. Also da gibt es einen Konkurrenzkampf dann, ob jeder seine Flagge unterkriegt und dann sieht das Ganze wie Kraut und Rüben aus und das ist ein Designer-Albtraum. Zu dem mit der Marke muss ich dich sowieso nochmal ansprechen. Ich habe den Joachim jetzt und ich wundere mich, dass Leute vom Mikrofon wieder weggehen. Leute, da, auch wenn es einen Moment dauert. Joachim. Ja, ihr hattet euch ja beide zu Beginn geäußert. Ihr wolltet im Bezug auf die Strömung eher integrieren, moderieren, also ausgleichend wirken. Und wenn man das möchte, dann muss man ja einen Profit sehen in diesen beiden Seiten. Also etwas Positives, was sie beitragen können. Deswegen mal Butter bei den Fische. Was haltet ihr an in der sozialliberalen Strömung für gut und was haltet ihr in der Antifa-Linksströmung? Also nicht so leicht links, sondern wirklich in der ganz linken Strömung. Was haltet ihr dort für gut jeweils? Ja, also was die Strömungen beitragen können, Programm. Die Partei wird nicht durch irgendein Label oder durch irgendeinen Stempel bestimmt, sondern halt durch ihr Programm, was die Mitglieder dieser Partei halt geben. Und so ist halt jeder gefragt, der sich politisch engagieren möchte, Programmanträge zu schreiben und für diese Programmanträge die Zweidrittelmehrheit dafür zu werben. Und ja, was ich halt gut finde aus den beiden Strömungen, ja, muss man erstmal halt gucken, was ist die eine Strömung, was ist die andere Strömung. Ja, also grenzenloses Europa, soziale Gerechtigkeit, Bürgerrechte, ja, also es ist halt unser ganzes Programm, besteht ja aus verschiedensten Strömungen und ich von daher, ja, also Programme schreiben, mitmachen, lebt halt auch dann vom Mitmachen und wenn Menschen sich für bestimmte politische Felder interessieren, dann sind halt diese Menschen gefragt, ja, in diesen politischen Feldern halt zu arbeiten und was wir als BUWO machen können, ist den Leuten ja, Strukturen zu geben, denen vielleicht auch ein bisschen zu helfen, im Organisatorischen, wie auch immer. Und dann am Ende entscheidet dann der Parteitag über Programm oder nicht Programm, ja. Ganz konkret glaube ich, dass jede Strömung in der Partei, also erstmal insgesamt, eine Sprache spricht, die große Teile der Gesellschaft auch sprechen und andere nicht verstehen. Also sie benutzen Codes, die dasselbe meinen, aber also ein anderes Vokabular. Ich kann das BGE radikal links verargumentieren, ich kann es radikal liberal verargumentieren, ich kann es sozialliberal verargumentieren, geht alles. Und man kann sich darüber aufregen, wenn es auf die eine oder andere Weise besprochen wird, aber ich glaube, die Partei profitiert zuerst mal am meisten, wenn wir möglichst viele Schnittstellen in die Gesellschaft haben. Und zwei Schnittstellen sind eben diese in erster Linie antifaschistische Identifikation und das andere ist die Identifikation mit dem Idealbild der sozialliberalen Koalition, die so ein bisschen dafür steht, dass, weil heutzutage wäre das Äquivalent wahrscheinlich, wenn die Linkspartei und die FDP was zusammen machen würden, weil die SPD war damals noch ein bisschen linker. Und das ist halt ein bisschen die Sehnsucht danach, dass sich eigentlich das Sprengen von Labels. Also eigentlich sehe ich immer so diesen Wunsch nach diesem Wiederbeleben des sozialliberalen Begriffs, dass die zusammenkommen und mal schauen, was dann da zusammen rauskommt. Konkret, was die Inhalte angeht, dann eben finde ich gut am Sozialliberalismus, dass er, ich glaube, er kann schon auch vielleicht Gruppen in der Gesellschaft, die gemäßigter sind oder die sich nicht in bestimmten Milieu zuordnen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, wo man vielleicht eine Sprache findet, die auch für die Partei prägend ist, um größere Gruppen in der Gesellschaft anzusprechen. Wobei ich dann schon immer dran erinnere, dass man diese Idealisierung des Sozialliberalismus, muss man ein bisschen aufpassen, da steckt auch die Steigerung des Wirtschaftswachstums, die vollbeschäftigte Gesellschaft, die Mehrung des materiellen Besitzes durch Arbeit, die Rasterfahndung, die gehören alle mit in die sozialliberale Koalition zwischen SPD und FDP. Deswegen ist es auch gut, wenn es nicht die einzige Strömung ist, wie es sich einige wünschen. Die antifaschistische Linie ist, glaube ich, ganz viele Menschen, da kann man jetzt böse auf die Antifa sein oder nicht, werden politisiert durch Anti-Nazi-Demos. Ich glaube, es gibt unglaublich viele junge Menschen, die gehen ihre erste politische Aktion, weil es eine einfache Aktion ist, einfaches Handlungsversprechen. Was kann ich tun, wenn ich politisch werden will? Erstmal auf eine Anti-Nazi-Demo gehen. Das ist schon mal auf jeden Fall nicht falsch. Ich glaube, da werden viele Leute politisiert. Das ist einfach eine auf der Straße, wo man Leute auch abholt mit. Und dann ist es cool, wenn wir Leute haben, die auch authentisch sind, die authentische Antifaschisten sind, die da Arbeit machen, die Ansprechpartner an dieser Stelle sind. Und ich glaube, das darf man nicht übersehen. Also ich weiß nicht, wie die Leute hier im Raum, was ihre erste politische Aktion war. Aber ich glaube, weil doch viele werden sagen, okay, meine erste politische Aktion war tatsächlich eine Anti-Nazi-Demo. Und wenn man mit den Eltern hingegangen ist. Die Frage an sich ist aber schon angekommen. Ich meinte also, was explizit an den Strömungen, die wir doch haben, gut ist oder weniger gut ist. Du jetzt sagst, also ich nehme bei dir mit, die Antifa ist antifaschistisch. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass auch in der sozialliberalen Strömung außerordentlich viele Antifaschisten sind in unserer Partei. Und ich nehme von Marcel mit, es ist gut, dass beide Strömungen Programme schreiben können. Aber okay, das war jetzt polemisch. Ich finde die Unterteilung ein bisschen blöd. Also ich muss jetzt irgendwie aussuchen, ob ich Antifa oder sozialliberal bin. Nein, nein, nein. Nee, nee, war jetzt mal übertrieben. Was man, du hast das ja nun schon beantwortet. Du hast gesagt, die sind Okay. aktiv, die aktivieren politisch und so weiter. Insofern war das schon ein Teil der Antwort, aber ich hätte eigentlich gern mehr gehört. Aber ich kann euch ja auch nicht zwingen, deswegen reicht mir, danke. Fürs Protokoll, mich hat die Stadtbahn West politisiert. Eddie. Naja, ob die Antifa immer so der gute Einstieg ist auf einer Demo gegen das Kiffen, liefen die auch mit ihrer Israel-Fahne rum. Das fand ich dann nicht so ganz angebracht. Aber ich habe mal eine andere Frage. Also gestern lief durch die Medien eine Pressemitteilung, die war auch vom Bund. Also wir haben jetzt die Situation, wir haben immer mehr, 20% mehr Gewalt gegen Ausländer von rechts, haben aber immer mehr gewaltbereite Link auch Demonstranten von links. Gut, das lässt sich erklären. Aber wir haben auch immer mehr islamistische Gewalt und die Klammert, die wird hier komplett ausgeklammert. Wie steht ihr eigentlich dazu? Ja, Gewalt in jeglicher Form als Mittel, um politische Ziele umzusetzen, sind halt Kacke. Und da ist egal, wo diese Gewalt herkommt, weil ja, politische Ziele, wenn man die mit Gewalt durchsetzt, sind sie meistens halt nur von kurzer Dauer. Es gibt sicherlich halt Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ja, seine politischen Ziele kann man halt besser nach vorne tragen, halt ja, durch Überzeugen. Von daher halt Gewalt lehne ich, also wird in der Hinsicht halt auch von den Islamisten halt abgelehnt. Also ganz klar. Ich lehne genauso, finde ich, Gewalt darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Wir müssen nur immer aufpassen, gerade weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, eine rationale Einstellung zur Überwachung und zur inneren Sicherheit zu haben. Sowas kippt immer ganz schnell. Also man muss immer aufpassen, dass man nicht pauschal alle Leute, die islamischen Glaubens sind, verurteilt, alle Leute, die gegen Rassismus sich engagieren, verurteilt. Das ist immer ganz wichtig, da den richtigen Absprung zu finden. Also zu sagen, ja, das lehnen wir ab, das ist eindeutig, aber wir stigmatisieren jetzt nicht alle, die sich mit diesem Begriff identifizieren oder die irgendwie sagen, ja, ich bin gläubig, ich glaube, also der Islam ist meine Religion und ich versuche sogar also das ist jetzt bei mir nicht so, das ist jetzt einfach nur so als Beispiel, dass wir da nicht sagen, oh Gott, bist du ein Terrorist. Das ist so, glaube ich, auch ein Gründungsimpetus bei uns, dass wir diesen Schritt nicht gehen, den andere Parteien machen und dass wir eben sagen, vielleicht ist es besser, diesen Gewaltbegriff nicht an eine Gruppe zu dran zu tackern. Also nicht zu sagen, im Islam oder bei den Linken oder bei den Rechten gibt es mehr Gewalt, sondern einfach mal zu sagen, wir lehnen diese Gewalt ab und das kann man rausnehmen, dieses Phänomen und dagegen angehen. Und die Strukturen, die das ermöglichen, kann man auch, dagegen kann man auch angehen, aber eben nicht diese Pauschalisierung, die auf einer emotionalen Ebene funktioniert und eben sagt, das sind die Bösen. Naja, da warst du aber nicht auf der Demo gewesen hier in Köln, wo die, ach, wie heißt nochmal, jetzt habe ich die Glaubensgruppe vergessen, aber die haben dann den Erdogan auch als Faschisten beschimpft, würde auch seinen guten Grund haben. Und wenn das aber schon in dem Bericht der Bundesregierung auftaucht, dann scheint ja diese Bewegung auch nicht so harmlos zu sein. Habe ich gesagt irgendwas, dass ich jetzt was gegen Leute islamischen Glaubens habe? Deswegen habe ich deswegen das auch. Ich habe ja deswegen gesagt, ja auch gewaltbereit, das ist ein großer Unterschied. Ich habe ja nichts gegen Türken. Ich kenne sehr viele Türken, mit denen komme ich prima klar. Also das ist die größte Gemeinschaft, die du hier in Köln hast. Aber deswegen habe ich auch mal gefragt, es wird immer nur von Gewalt gegen Rechts immer an Nazis gedacht, aber man klammert hier auch diese islamistischen Gewaltbereiten, und die sind auch wirklich nicht so harmlos, hat man ja gesehen in Bonn, die haben ja auch einen Polizisten mit einem Messer niedergestochen, also da muss man auch mal auch ganz klar auch eine Grenze ziehen, oder nicht? Die beiden haben doch jetzt eigentlich ihren Punkt gemacht, oder? Ne, weiß ich nicht. Also ich fand das so ein bisschen wischiwaschi vom Indie-Credible. Also ich kann es auch konkret machen. Ich halte nichts davon, weil jemand islamischen Glaubens jemanden mit einem Messer attackiert hat, zu sagen, alle Leute islamischen Glaubens sind gewaltbereit. Davon halte ich einfach nichts. Punkt. Habe ich das gesagt? Aber du wolltest eine klarere Aussage, also gibt's die halt jetzt. Nee, aber du hast nicht auf die Frage geantwortet. Das ist das Problem. Du gibst eine ganz andere Antwort, wie gefragt worden ist. Das ist dann halt so. Right of Pali, ich höre dich nicht. Leider. Und ich bin traurig, dass Andreas und Leonie vom Mikrofon wieder verschwunden sind. Würde mich freuen, wenn die beiden ihre Frage stellen würden. Hey, super, Andreas war der Erste. Darf man denn wieder Duisburg sagen? Duisburg wollte ich gleich nochmal ansprechen, ja. Bin ich. Namen zusammen. Was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass nach meinem Verständnis die innerparteiliche politische Bildung fehlt. Ist mir dadurch zum Beispiel aufgefallen, dass Kandidaten sich hier bewerben und weder das Parteiprogramm noch die Aufgaben der von ihnen beworbenen Position kennen. Und das ziehe ich aber auch auf die vielen Auseinandersetzungen, die zum Beispiel in Twitter oder sonst wie stattfinden, weil es nach meinem Verständnis einfach an politischem Bildung mangelt. Das betrifft das Parteiprogramm wie auch viele andere Sachen. Und seht ihr das auch so und habt ihr eine Strategie, da was zu ändern? Danke. Ja, also ich stimme dir da in dem Punkt voll und ganz zu. Politische Bildung fehlt einigen Menschen. Wir hatten auch hier in Dresden zum Wahlkampf auch Treffen gemacht, wo wir einfach unser Parteiprogramm durchgegangen sind, damit wir halt auch wissen, was wir den Menschen an Infoständen erzählen. Das muss auf jeden Fall stattfinden, selbstverständlich. Auch das muss ja organisiert werden. Da muss sich dann wahrscheinlich auch halt ein Bundesvorstandsmitglied wirklich die Zeit nehmen und da Strukturen aufbauen, um politische Bildung zu betreiben. Ich denke, es fängt auch schon direkt halt in den kleinen KVs, in den KVs allgemein halt schon an, wenn halt neue Mitglieder aufgenommen werden. Schon da kann man halt mit politischer Bildung auf jeden Fall anfangen. Und ja, ist wichtig, muss angegangen werden und ja. Genau, also wir hatten, jetzt trinke ich nochmal nach, fällt mir gerade so ein, wir hatten auch in Sachsen und Dresden auch sowas etabliert wie halt Piratenparken, der ein Neumitglied die erste Zeit einfach mal begleitet, das Parteiprogramm, die Satzung und die Tools mit diesem neuen Mitglied durchgegangen ist. Und ja, ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt, um neue Mitglieder politisch zu bilden. Und ja, wie gesagt, politische Bildung steht auch auf einer Agenda, die angegangen werden muss. Ich sehe das Problem, dass politische Bildung immer dann interessant ist, wenn es ein Aufregerthema ist. Wir haben das nur einmal geschafft, das dann auch zu nutzen. Das war auch kontrovers. Das war die Piratin-Con, aber es war tatsächlich auf einen Shitstorm aufgesetzt, direkt kommuniziert, es wird dazu eine richtige Real-Life-Veranstaltung geben, die, glaube ich, auch gar nicht, am Ende gar nicht von denen, die zumindest da waren, jetzt nicht so schlecht gesehen wurde. Dazu müssen wir vielleicht mit ein paar Wahrheiten uns selber konfrontieren. Die eine ist, unsere Konfliktthemen sind eben nicht unsere Kernthemen. Da sind wir uns ja einig. Das heißt, die Veranstaltungen, die wir machen zur politischen Bildung, sind unter Umständen keine Kernthemenveranstaltungen. Da wird es dann immer ein bisschen Stress geben, weil dann ja auch manchmal Geld fließt oder Aufwand reinfließt. Aber den brauchen wir. Wir brauchen diese Veranstaltung eben zur politischen Bildung, gerade da, wo sie Bedarf, wo Bedarf da ist in der Partei. Gleichzeitig ist es auch wichtig, die vielleicht anzukoppeln an unsere Kernthemen, auch um diese Gemeinsamkeit herzustellen. Und die Frage ist halt, wie wir sie intern bewerben. Wie gesagt, ich glaube, es gehört ein gewisser Entertainment-Faktor dazu. Ein wackeliger Livestream ist nicht genug. Die Sachen müssen irgendwie im Netz zu finden sein. Die einzelnen Videos müssen vielleicht, da muss man in etwas, was wir bisher immer nur nach außen gemacht haben, also aufwendige Videos, sogar Plakate und Flyer, man kann es ja auch nach außen tragen. Man kann ja auch Leute einladen zu diesen Veranstaltungen, die nicht in der Partei sind, oder sollte man sogar. Und ich glaube, wir werden sehr viel innerparteiliche Werbung für unsere eigenen Tätigkeiten machen müssen. Also das, was